Philosophie to go mit Jona und Michael Drewes. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie to go. Hi Micha. Hi Jona. Wie geht's? Mir geht's gut. Es ist ein bisschen ungewohnt, dich gerade zu sehen. Ja. Vielleicht willst du kurz da was zu sagen? Wir sitzen uns gegenüber. Wir haben uns gedacht, hey, das wäre doch mal cool, wenn wir uns tatsächlich so face-to-face gegenüber sitzen, weil ich bin gerade in Bremen und dann funktioniert das alles. Wir haben hier alles aufgebaut, uns auch es gemütlich gemacht mit einem Bier tatsächlich. Mal gucken, wie sich das im Laufe der Folge noch auswirken wird. Haben wir uns aber auch alles ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann eigentlich war. Weil wir dachten, okay, gut, setzt man sich zusammen und dann funktioniert das technisch alles super easy, aber nein, es ist jetzt mittlerweile bald 23 Uhr, also mal gucken, wie lange wir durchhalten. Genau, es ist 23 Uhr und ich habe mich vorbereitet. Sagen wir mal so, die Folge geht, glaube ich, mindestens eine Stunde und hat Potenzial auf 3. Okay. Aber wir schauen mal, ich glaube, wir kriegen es in einer Stunde hin oder 2 oder 3. Mal gucken, es wird, glaube ich, nach 12. Nach 12, ja, ich hoffe es tatsächlich. Am besten, vermutlich frühstücken wir erstmal so das Wichtigste ab und dann können wir hinten raus nochmal gucken, wie lange wir miteinander quatschen und ins Philosophieren geraten. Nochmal ganz kurz zum Konzept dieses Philosophie-Podcasts und dann kann es auch gleich schon losgehen. Ich erkläre das jetzt einfach in jeder Folge nochmal ganz kurz und zwar ich, der Jona, hab nicht so wirklich viel Ahnung von Philosophie. Ich höre manchmal Podcasts dazu oder Hörbücher oder sowas, aber kenne mich nicht wirklich aus. Micha hingegen studiert das oder hat es studiert. Bachelor hat er da drin. Jetzt macht er gerade seinen Master. Er kennt sich also relativ gut aus und hat sich auch diese Woche, diesen Monat, ist ja monatlich immer, wieder ganz gut reingelesen in ein neues Thema. In welches Thema denn? In das Thema, was ihr vielleicht auch schon am Titel erkannt habt, nämlich Psychoanalyse. Ganz genau. Wobei Psychoanalyse ja erstmal etwas ist, was man nicht unbedingt sofort mit Philosophie verbindet. Das stimmt, ja. Also ich habe damals im ersten und zweiten Semester hatten wir Ringvorlesungen und da ging es darum, dass wir die Geschichte der Philosophie kennengelernt haben. Und eine Vorlesung ging tatsächlich um Psychoanalyse. Okay. Also die haben das dann damals so ein bisschen aufgeteilt. In der Regel war es so, eine Vorlesung hatte ein Thema. Diese einzige Vorlesung hatte zwei Themen. Und sie begann damit, sich mit der Evolutionstheorie zu beschäftigen und dann mit Psychoanalyse. Das war so ein bisschen die Kombo dahinter. Also ich hatte es in meinem Studium innerhalb einer Vorlesung, wobei Psychoanalyse auch in verschiedenen Strömungen immer wieder zu finden ist. Also zum Beispiel in der Frankfurter Schule, das Thema haben wir jetzt noch nicht behandelt, aber das ist auch etwas, wo irgendwo Philosophie sehr stark vertreten ist, Stichwort Habermas etc. Adorno, Horkheimer, da ist sowas wie Marxismus und Psychoanalyse total zentral. Und zudem habe ich auch noch einen besonderen Hintergrund zur Psychoanalyse. Denn, Jona, willst du das sagen, was ich später mal machen werden wollen würde? Du willst Psychoanalytiker werden. Ich glaube, so kann man es sagen dann, ne? Genau, also ich möchte auf jeden Fall, also ich studiere jetzt noch Erziehungs- und Bildungswissenschaft und möchte mich gern nach meinem Studium, also dazu ist eine Voraussetzung, einen Master zu haben, eine zusätzliche Ausbildung machen, entweder zum Psychotherapeuten oder zum Psychoanalytiker. Okay. Da gibt es einen Unterschied, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja. Und Stand jetzt interessiert mich aber die Psychoanalyse am meisten, wozu ich sogar noch hinzufügen möchte, dass ich diese Woche, um mich gut auf diesen Podcast vorzubereiten, noch bei einem Institut war, nämlich beim Institut der Psychoanalyse hier in Bremen. Mhm. Und da haben die auch über etwas gesprochen. Jona guckt mich gerade an, das ist sehr... Es ist neu. Ja, es ist seltsam, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen, face to face. Es ist sehr neu. Zumindest war ich heute, oder ich war am Mittwoch beim Institut für Psychoanalyse und habe mir da nochmal ein paar Infos geholt und mir einen Vortrag angehört über Gegenübertragung und Übertragung, wozu wir nachher kommen. Aber das so ein bisschen zum Background. Also, ich interessiere mich total für das Thema, hatte aber noch nicht ganz so viele Bezugspunkte im Studium. Und außerdem ist das Thema sehr breit. Es ist sehr... Es gibt sehr viele Begriffe, die sehr unterschiedlich oftmals verwendet werden. Von daher, wir versuchen uns dem Thema zu nähern. Ich habe auch ungefähr eine Struktur vorbereitet. Aber wenn da Leute gibt, irgendwie welche Zuhörer, die sich besonders gut damit auskennen, ey, ihr dürft auch kommentieren. Ja, schreibt's in die Kommentare. Ist ja nicht nur bei dem Thema so, ist bei allen Themen so, dass irgendwie, weiß ich nicht, dann machst du was, bereitest was zu Immanuel Kant vor. Und natürlich gibt's da draußen irgendwelche Kantianer, die einfach nichts anderes machen, als jeden Tag Immanuel Kant zu lesen. Und natürlich kennen sie sich dann noch besser aus und finden dann irgendwelche Fehler. Aber deswegen ist das hier auch ein großes Gemeinschaftsprojekt, wo man sich dran beteiligen kann. Gerne in den Kommentaren. Genau, aber trotzdem... glaube ich, wird es sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte das auch schon ein bisschen in der Schule. Deswegen mal gucken, was davon wieder hochkommen mag. Aber sonst würde ich sagen, fangen wir an so langsam, ne? Können wir gerne machen. Also zunächst einmal werde ich etwas gleich zu Sigmund Freud als Person sagen. Dann hin zur Traumdeutung gehen. Dann huschen wir mal rüber zum Unbewussten, ab zur Triebtheorie, dann noch ein bisschen Gegenübertragung und Übertragung und dann kritisieren wir noch das Ganze und dann schauen wir mal, wie spät es ist. Ja. Und zwischendurch erzähle ich euch noch eine Kokain-Geschichte. Von Sigmund Freud, ja. Da gibt es bestimmt einige. Genau, eine eher traurige. Oh. Gut. Also Sigmund Freud ist im 20. Jahrhundert geboren. Also 1856 und hat bis 1938 gelebt. Also 19. Jahrhundert geboren. Genau, 19. Jahrhundert geboren, ja. Und bis zum 20. Jahrhundert, ja, gelebt. Sprich, er hat zwei Weltkriege quasi mitbekommen. Hm. Also den ersten sehr gut und den zweiten weiß er gar nicht, ob er jemals geendet ist. Hm. Sigmund Freud war Mediziner, er war Arzt. Er war Forscher, er hat sehr, sehr viel geforscht, er hat sehr, sehr viele Schriften nach draußen gebracht und er hat sich auch ein bisschen als so eine Form von Archäologe gesehen. Er wollte immer etwas Neues entdecken. Er hat auch selber zu Hause oder in seiner Praxis ganz viele Büsten und sowas gehabt und hat ganz viel gesammelt und hatte immer den Drang, ich möchte etwas Neues entdecken und ich möchte als Name über meinen Tod hinaus bekannt sein. Also er hatte schon den Drang, okay, ich gehe mit der Prämisse dahin, Ich möchte berühmt werden und ich möchte auch berühmt bleiben nach meinem Tod. Also okay. Das war so ein bisschen sein Ansatz auch, ich möchte etwas Neues entdecken, aber er hat sich dann der Medizin gewidmet. Ist dann nicht irgendwie zur Biologie gegangen, sondern zur Medizin und später dann als Begründer der Psychoanalyse hin zur Psychologie und damit einhergehend der Bekämpfung von psychischen Problemen. Mhm. Hat sein Plan ja auch gut geklappt, also mit dem berühmt werden. Ging ja auf, würde ich sagen. Ganz genau. Und ich habe gerade einen kleinen Fehler gehabt. Er ist 38 geflohen nach London und 39 ist er gestorben. Okay. Ich habe mir das notiert hier und habe mich gerade verlesen. Seine wichtigen Werke waren einmal die Traumdeutung, dann, darauf komme ich auch nachher oder gleich zu sprechen, dann die Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse. Die liegt auch da. Zu deiner Rechten. Ah, okay. Die hast du hier sogar im Bücherregal stehen. Genau. Und dann das Unbehagen an der Kultur, was ich dir, Jona, sowieso empfehlen kann. Weil du einer bist, der auch gerne mal sich mal gerne mit Kultur auseinandersetzt und mit Gesellschaft. Und da ist einiges, was man mitnehmen kann. Okay. Aber das werden wir nachher, werde ich ein Wort da vielleicht zu sagen, aber das wird so ein bisschen, das wird heute nicht so das Thema sein, sondern es geht wirklich darum, ich versuche mal, die Grundprinzipien in seiner Theorie zu verstehen. Okay. Und was das alles bedeuten kann. Jetzt ist weiter hinzuzufügen, dass Freud in einer Zeit groß geworden ist, in der noch, oder die noch sehr stark vom Idealismus geprägt ist oder war. Der Idealismus, du guckst mich schon so fragend an. Ja, genau. Das ist gut. Sonst würde ich dich jetzt sagen, na, erzähl mal, Jona, aber jetzt sehe ich dich ja und sehe die fragenden Augen. Der Idealismus. In dem Sinne, dass wir sagen, das Ich oder der Geist, wir hatten das ja auch bei Kant so ein bisschen, hat einen freien Willen. Das ist erstmal das Zentrale für diesen Aspekt. Also der Idealismus im Sinne von der Mensch, das Subjekt, hat einen freien Willen. Und dann geht es vielleicht weiter mit Hegel, dass irgendwie ein Weltgeist herrscht und Geist im Sinne, nicht im Sinne von Geist, wie wir ihn verstehen, dass irgendwie alles zum Besseren geht. Aber zunächst einmal, der Mensch hat einen freien Willen, so wie es ja auch die Mehrheit, wenn wir jetzt hier eine Forschung durchführen würden, eine qualitative oder quantitative, die sagen würden, ja, wir haben einen freien Willen, wir entscheiden uns für etwas und ich bin doch der, der sich entscheidet. Also ja. Idealismus geprägt davon, in dem Sinne, von einem freien Willen. Okay. Nach der Idealismus im Sinne von Kant, nehmen wir mal Kant jetzt als Ausgangspunkt davon, kann man eigentlich immer ganz gut, kann man jetzt sagen, da gab es zwei Philosophen, die, das ist jetzt mich noch der Philosophie-Teil, in dem ich mich recht sicher fühle, da kamen zwei Philosophen, die gesagt haben, naja, so mit dem freien Willen, ja, weiß ich nicht. Fallen dir da welche ein? Philosophen? Philosophen. Die das gesagt haben. Ja. Nee, spontan glaube ich nicht. Nee, fällt mir, also wenn du es gleich sagst, fällt es mir bestimmt wie Schuppen vor den Augen. Genau, der eine fängt auch so ähnlich an wie Schuppen. Oh, Schopenhauer. Schopenhauer, ja. Wer kennt die nicht? Genau, Schopenhauer als erster vielleicht der beiden, bei dem gesagt wird, wir haben so einen Willen zur Macht. Und die Macht und der Wille, die wollen immer etwas Eigenständiges. Und die, der Wille zur Macht und dann der zweite Philosoph auch, um nur da einen kleinen Einschub zu gewährleisten, ist nämlich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, die ist schon so in Vorformen von etwas Unbewussten sprechen, wo wir nachher noch zu kommen. Ja. Also, das Ich ist irgendwie beeinflusst von einem Willen zur Macht, von etwas irgendwie Triebhaftes, etwas, was nicht, was chaotisch ist, was wir nicht richtig beeinflussen können und was auch unser Leben, unsere Handlungen beeinflusst. Also das waren jetzt so die ersten Philosophen, die das gesagt haben. Meinst du? Also es war quasi, eigentlich war man so in der Zeit des Idealismus, so wir sind alle frei, mehr oder weniger. Und das waren jetzt so die ersten, die langsam gesagt haben, hey, es gibt aber auch dann dieser Trieb zur, oder der, was meinst du gerade? Der Wille zur Macht, Der Wille zur Macht, genau, der uns auch beeinflusst, der quasi diesen Idealismus, wie er sonst da herrschte oder gedacht wurde, so anfängt zu durchbrechen. Genau, richtig? Genau, und dieser Wille zur Macht ist wie so ein innerer Antrieb. Ein innerer Antrieb, den du aber nicht direkt kontrollieren kannst, der chaotisch ist. Okay. Und das finden wir nachher auch bei Freud wieder. Also viele kennen auch gewisse Begriffe, die Freud verwendet hat, also unbewusst oder sowas. Manche vielleicht noch Ich und Über Ich und Es oder Es, wie die Leute es manchmal auch sagen. Ja, diskutieren wir gleich. aber dieses Unbewusste, das ist ja total in die Alltagssprache mit eingegangen. Und Freud war auch einer, der Begriffe geschaffen hat. Freud hat Sachen entdeckt, wo er sagt, na, wie nenne ich das jetzt? Und manche Begriffe sind vielleicht auch unglücklich, manche auch nicht. Und das Unbewusste ist jetzt ein Begriff, den verwenden wir so im Alltag. Was hast du ja unbewusst gemacht oder so oder so. Ja. Und das kann man vielleicht jetzt, würde ich als Ausgangspunkt sehen, Friedrich Nietzsche oder Schopenhauer, diesen Willen zur Macht, der so ein innerer Antrieb war, der, in freudianisch gesprochen, vielleicht etwas Unbewusstes war, der uns irgendwie antreibt, der so ein Trieb ist, der aber auch nicht zu kontrollieren ist, der chaotisch ist. Also das quasi so als, woran sich Freud orientiert hat, was so die Anfänge für seine Theorie dann waren. Genau, und bekannt war es dann ja so, wir haben diesen freien Willen, also wir haben irgendwie diese freien Entscheidungen und das, der Kern davon ist irgendwie das Ich. Ich als Subjekt bin der Kern von dem Ganzen. Und ich bin eigenständig. Das Ich besteht aus dem Ich. Du bist Jona und du hast diesen freien Willen in dir. Unabhängig jetzt von irgendwelchen anderen Instanzen. Und bei Freud ist dieses ganze Seelenleben oder das Persönliche oder dieses Ich nur ein Teil von deiner, ich will jetzt nicht sagen Identität, weil das ist auch wieder ein großer Begriff, den man eigentlich auch anders füllen kann, aber vielleicht ja, von deinem Ich, also von dir, du als Person, ich nehme jetzt mal Identität, ist nicht nur das Ich wichtig, sondern auch etwas anderes. Und Beispiel ist dieser Wille zur Macht oder dieser innere Antrieb oder dieses Unbewusste. Okay. Okay. Und jetzt war es so, dass Freud geguckt hat, irgendwelche Phänomene als sinnlos oft damals betrachtet worden. Also Träume, irgendwelche Versprecher, irgendwas Komisches, was gerade passiert ist, was man nicht richtig einordnen konnte. Also irgendwelche seltsamen Verhaltensweisen. Und die hat er versucht zu erklären. Und da hat er geguckt, welche Motivation kann dahinter stecken, was kann das bedeuten. Und da ist er dann hin zu seiner Theorie gekommen. Und das war ein Ausgangspunkt und hat auch sowas dann wie das Unbewusste, ich erkläre das nachher noch ganz genau, aber das Unbewusste als einen Ankerpunkt dafür festgestellt. Für Versprecher, für wie oder warum träume ich das und das und was kann das und das bedeuten. Okay. Ja. Und jetzt war es so, dass Freud ja als Arzt gearbeitet hat und zu seiner Zeit viele Frauen an einer Krankheit erkrankt sind. Und zwar an der Hysterie. Und die Hysterie hatte damit etwas zu tun, dass Frauen auf einmal, ich glaube, man nennt das somatische Störung. Ich glaube schon. Psychosomatisch. Psychosomatisch. Ja, genau. Ja. Somatisch ist dann nur der Ausdruck der Krankheit durch etwas Psychisches. Na, genau. Psychosomatisch ist. Es ist ein Begriff, der danach erst kam. Somatisch ist erst einmal nur, zum Beispiel hatten die Frauen Lähmungen oder sie hatten Gehstörungen. Und das konnte man sehen. Das war die somatische Störung. Und er hat dann das irgendwie auch nicht richtig heilen können und hat dann irgendwann mal angefangen, na, ich unterhalte mich mal mit dieser Frau. Und hat dann gesagt, okay, das muss irgendwas anderes sein. Und hat dann das Psychische als Ausgangspunkt für die somatischen Erkrankungen gesehen, für die körperlichen, das eigentlich einen psychischen Ursprung hatte, was man ja auch kennt, wenn wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand ist in meiner Familie gestorben oder irgendwie so, irgendwas ganz Schreckliches passiert und was einen psychisch belastet. Also auch in meiner Familie. Auch in deiner Familie, genau. Also wir sind Brüder, falls man das noch nicht gesagt wurde, dieser Folge. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, was einen psychisch irgendwie mitnimmt, dann kriegt man ja auch oft Bauchschmerzen oder irgendwie so etwas in der Art. So, das kennt man ja auch. Das wäre auch psychosomatisch. Ganz genau. Und er hat dann auch die Erklärung darin gefunden, dass irgendwas mit fehlender Anerkennung zu tun hat, mit einem unterdrückten Sexualtrieb. Mhm. Und hat da dann die Frauen heilen können, in dem Sinn, dass die Symptome gelindert wurden. Weißt du, warum das jetzt nur Frauen waren? Also, weil das. Das weiß ich nicht. Nee. Also okay. Das war zu der Zeit, waren die auf jeden Fall sehr stark davon und auch nur Frauen von dieser Krankheit befallen. Das kann mit einer Unterdrückung der Frau vielleicht zu tun haben. Eine sehr stark strukturelle Unterdrückung. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ja, könnte sein. Falls ihr es wisst, schreibt es. Also alleine in die Kommentare. Mit fehlender Anerkennung als ein Symptom. Also das kann ich mir total gut vorstellen, dass weder Rechte hatte, eine Ehe wirklich zu schließen, irgendwie zur Arbeit zu gehen oder allein ein Konto zu führen. Anfang des 20. Jahrhunderts so, ne? Ja. Also da sah das Ganze nochmal anders aus. Wählen war da noch nicht drin. Nicht für die Frauen. Ja. Nicht für die Frauen, genau, das meine ich. Okay, und wir haben jetzt, oder dann hat Freud bemerkt, also das waren seine ersten Überlegungen. Und wir gehen jetzt rüber zur Traumdeutung. Und zwar ist die Traumdeutung, so hieß ja auch sein erstes Werk, der absolute Ausgangspunkt. Also irgendwie muss doch der Traum irgendwas mit irgendwas unbewusst zu tun haben. Und was passiert da eigentlich? Und kann der Traum uns Erklärungsmotive für Pathologien, für Krankheiten geben? Also da auf diese Idee kam er, während er da hauptsächlich diese Frauen untersucht hat mit den Krankheiten. Und die auch von ihren Träumen erzählt haben. Also er hat sie dann, so wie es auch viele wahrscheinlich kennen, die haben sich auf die Couch gelegt und er mit denen geredet. Okay. Man kann sich das so vorstellen, die lagen da und er saß entweder rechts oder links von der Couch und hat die Person, die auf der Couch lag, hat nach oben geschaut, hat den Therapeuten in dem Fall, wobei es da ja noch nicht diese Begriffe gab, nicht gesehen. Und der Therapeut hat auch die Patientin nicht richtig gesehen, sondern die waren so, die haben quasi nur durch die Sprache kommuniziert, um sich auch wirklich darauf zu konzentrieren. Okay, also das ist der Grund, weshalb die sich nicht angeguckt haben, mhm, damit sie sich besser darauf konzentrieren können. Genau, und das ist auch so ein, ja, sehr asymmetrisches Verhältnis. Also der Patient redet ganz viel und der Therapeut fragt so ein bisschen was. Also jetzt ganz banal ausgedrückt. Und da wurden dann auch die Träume erwähnt. Und die Träume bilden ein, oder anders, die Träume sind erstmal durch gewisse Regeln gekennzeichnet. Also in einem Traum, wenn, und wir kennen ja alle Träume, wir können, wir träumen, wer kennt es nicht? Wir träumen jede Nacht und wir können auch, wenn wir zu gewissen Zeiten innerhalb unseres Schlafes aufwachen und sehr gut an unsere Träume erinnern. Das kann man auch, ja, man kann es auch steuern. Ich glaube, wenn man zur Rennphase, so nennt man das, glaube ich, aufwacht, dann kann man sich sehr gut an dem erinnern, was man gerade geträumt hat. Und wenn man träumt, dann ist es ja ganz oft so, auf einmal passiert das, auf einmal passiert das und das und das passiert so und so und man ist total geflasht und dann reitet man auf einer Spinne und dann ist man im nächsten Moment irgendwie im Walt Disneyland und dann das und das und dann hört es irgendwie auf. Das heißt, der Traum hat andere Gesetzmäßigkeiten als die Realität. Ja, gar keine irgendwie so richtig, genau, ne? Also der Traum ist dadurch gekennzeichnet, jetzt erstmal als drei wichtige innere Regeln, es gibt keine Widersprüche. Also es kann, im Traum? Genau. Es kann auf einmal so sein, auf einmal so, schwarz ist weiß, weiß ist schwarz, das ist, es gibt keine wirklichen Widersprüche. Du kannst, in einem Moment kriegst du keine Luft unter Wasser und dann kannst du unter Wasser schwimmen. Ja, okay, also die Widersprüche gelten quasi nicht. Genau. Weil wenn man danach drauf guckt, dann sind da ja sehr viele Widersprüche, quasi genau die, die du gerade gesagt hast. Aber sie beim Traum funktionieren sie halt einfach nicht. Man nimmt sie nicht als Widersprüche wahr. Das ist halt einfach so. Es ist einfach eine Welt der Fantasie, in dem entschieden wird, wer auch immer, wie gerade eine Gesetzmäßigkeit ist. Und die kann aber auch, die stehen nicht im Widerspruch. Also mal ist es so und mal ist es so. Mhm. Dann ist es so, dass es im Traum kein wirkliches Zeitgefühl gibt. In dem Sinne, dass Vergangenheit gleichzeitig Gegenwart und Zukunft sein kann. Oder du warst in der Vergangenheit und stehst im nächsten Moment auf einmal 50 Jahre davor oder danach. Also du hast keinen wirklichen Zeitablauf, wie wir ihn jetzt kennen. Also wir bewegen uns irgendwie in einer Zeitform, weiß ich nicht, wie wir es jetzt betiteln, als innerhalb der Sekunde oder wie auch immer oder von Tag zu Tag, sondern im Traum kann es sein, ich sitze jetzt vor dir und auf einmal ist es, ich gucke raus und es ist Sommer und ich gucke wieder raus, es ist Winter. Okay, habe ich bei manchen Wochenenden aber auch. Kann ich nachvollziehen. Ja. Und dann gibt es im Traum so etwas nicht notwendigerweise wie Kausalität. Was war denn nochmal Kausalität? Kausalität, jede Ursache, nee, jede Wirkung hat auch eine Ursache, so rum. Oder? Ja, du guckst gerade zu Fragen, aber ist doch alles richtig. Erzähl erstmal weiter. Na, wenn ich jetzt, wenn das, dieses wunderbare Radler, was hier vor mir steht, auf einmal umkippen würde, dann, weil ich da vermutlich gegenschlagen würde aus Versehen. Das wäre quasi die Ursache für die Wirkung, dass es umkippt. Genau. Das wäre Kausalität. Genau. Ne? Das so zusammenhängt, Ursache und Wirkung. Genau, und das muss es in meinem Traum nicht notwendig. Klar gibt es Situationen, wo das vielleicht passiert und manche Situationen nicht. Ja, also dass Sachen einfach so passieren, meinst du plötzlich? Ja, aber auch sowas wie ich drücke gegen eine Tür und die Tür geht auf. Ja. Ich drücke nochmal gegen die Tür geht wieder auf, die gleiche Tür. Ich hatte schon mal so einen Traum. Ich drücke nochmal gegen die Tür und die Tür geht nicht mehr auf. Ja. Aber eigentlich müsste durch den Prinzip der Ursache-Wirkung, so ist auch die Reihenfolge, das eigentlich wieder aufgehen, aber sie geht dann nicht wieder auf. Also die Kausalität ist nicht notwendig da. Also innerhalb eines Traumes zählen einfach die Regeln, wie wir sie kennen, innerhalb der Wirklichkeit nicht mehr wirklich. Also, komischer Satz. Ja, aber, das klang aber sehr schön irgendwie. Aber genau, es sind einfach die Regeln wie Widersprüche, wir kennen es ja auch alle. Es ist einfach wie so eine Fantasiewelt, in der alles passieren kann und die wir dann aber auch in dem Moment als real erleben. Ja, in der Regel schon, ja. Gibt es ja manche Ausnahmen, wenn man irgendwie so luzides Träumen, das wäre quasi so ein Sonderfall. Also wenn Leute wissen, dass sie gerade träumen und dann den Traum irgendwie steuern können. Genau, aber, was ja. aber wissenschaftlich nicht funktioniert. Aber darauf komme ich noch. Also okay. Man kann nicht genau träumen, was man träumt, sondern nur, worüber man träumt. Oh, okay. Also ich habe mich damit auch, weil ich das auch gedacht habe. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt gerade hier auf meinen... Nee, steht sogar nicht auf meinen Sachen, aber das hatte ich nachgeschaut. Also man kann im luziden Träumen ungefähr steuern, worüber man träumt. Hm. Ich träume über ein Fußballspiel, aber genau was ich träume, also ich werde in der Minute ein Tor schießen, ich werde das und das passieren, ich bin der und der, ja. Das funktioniert nicht. Aber ich kenne ja auch Leute, die tatsächlich luzid träumen können und da weiß ich zum Beispiel, dass die Person einfach, wenn sie irgendeinen blöden Traum hat, dann fängt sie einfach an, mit ihren Armen so zu schlagen, als wäre sie ein Vogel, als würde sie wegfliegen wollen, dann fliegt sie weg. So, das ist ja auch, ja, und dann vielleicht woanders hin, ich weiß nicht, aber das wäre... Also auch eine Möglichkeit anscheinend, die existiert. Okay, also dass man sich innerhalb des Traumes bewegen kann und weiß, ja. dass man träumt. Oder dass man vielleicht das, worüber man gerade träumt, das abbricht und dann über etwas anderes träumt, indem man wegfliegt zum Beispiel. Genau, aber wenn man an luzides Träumen denkt, habe ich früher mal daran gedacht, na, ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt, weiß ich nicht, super reich und fahre mit einem Lamborghini und dann werde ich auch genau das träumen. Mhm. Und das ist dann schwer. Du kannst vielleicht träumen, dass du Auto fährst und welches Auto du fährst, das schauen wir dann mal. Okay. Okay. Also so runtergebrochen. Ja. Jetzt ist es einmal so, dass Träume eine gewisse Funktion haben. Kannst du dir vorstellen, warum du träumst? Warum ich träume? Und auch auf der banalsten, fundamentalsten Ebene fast schon. Also warum träumst du die ganze Nacht über? Also ich weiß nicht, ob das schon zu weit führt, aber ich würde sagen, um Sachen zu verarbeiten. Okay. Ja, für, ich weiß nicht, aber das ist, würden vielleicht viele angeben als Grund, dass man träumt ja auch oft von Dingen, die einen irgendwie tagsüber beschäftigen. Also wenn man, ich weiß nicht, wenn man irgendein Problem hat, man will sich irgendwas bestellen oder sowas und überlegt die ganze Zeit, oh, soll ich das jetzt bestellen oder nicht? Ach, das kostet so viel Geld. Soll ich jetzt wirklich 500 Euro für eine neue Grafikkarte ausgeben? Ach, ich weiß nicht. Und dann macht man es nicht und dann träumt man davon. Ach, wie schön wäre es doch, hätte ich es getan oder irgendwie sowas in der Art. Also würde ich schon sagen, so um Sachen zu verarbeiten, um ja vielleicht Sachen, die einen irgendwie beschäftigt haben. Okay, du hast einen wichtigen Punkt der leicht erkennbaren Faktoren von Träumen benannt. Und zwar, das sind Erlebnisse früherer Vergangenheit, mhm. die dir aber schon bewusst sind, die du dann in dem Moment verarbeitest. Ja, können aber natürlich im Traum auch zukünftige Sorgen sein, ne? Wenn man sich irgendwie überlegt, oder warte mal, muss ich mal kurz nachdenken, aber wenn ich jetzt Angst davor habe, dass ich zum Beispiel später keinen Job bekomme, weil ich irgendwie einen schlechten Abschluss oder sowas gemacht habe im Abi, wer kennt es nicht, dass ich dann darüber träume, wie ich später arbeitslosmäßig irgendwo rumhänge oder sowas, kann ja auch sein. Ja. Ja, dann würde man aber schon den Ausgangspunkt dieses Traumes, würde ich sagen, also es kann auch, darauf kommen wir gleich, was mit unbewusst zu tun haben, aber dass es einfach eine Verarbeitung ist von einem Erlebnis, mit dem Erlebnis, dass du Angst davor hast, später einen Job zu bekommen, darüber träumst du dann, aber es ist recht greifbar, also man kann da sehr leicht, ein Laie könnte das dann schon quasi deuten, wenn du dann den zurückführen Traum, auf genau, etwas, was in der Vergangenheit eigentlich die Ursache ist, nämlich diese Angst. So, man genau, träumt ja über die Sorge dann quasi. Genau, und nicht nur die Angst, sondern auch wirklich dann genau diesen Ausgangspunkt, dass du an dem, weiß nicht, gestern, also es sind auch Erlebnisse früherer Vergangenheit, die recht nah, glaube ich, sind, also die man sehr gut kausal dann, ja, oder nicht wirklich kausal, aber schon damit in Verbindung bringen kann. Also, ne, du hast gestern einfach ein schlecht, oder du hast gestern davon Angst bekommen, oder du hast gestern Angst gehabt, dass du später keinen guten Job bekommst und dann träumst du heute darüber, dass du das, was du gerade geschildert hast. Ja. Und dann kann man das sehr gut darauf zurückführen. Okay, das heißt, du hast einen Punkt gefunden. Du hast den wichtigeren noch nicht entdeckt. Willst du noch raten oder soll ich ihn dir sagen? Sag mal. Okay, und zwar, Zitat, Traum als Hüter des Schlafes. Der Traum ist nämlich dafür da, dass wir schlafen können. Der Traum ist dafür da, dass wir zum Beispiel, wenn eine Straßenbahn leicht bei deinem, wir haben hier Straßenbahnen in Bremen, an deinem Fenster vorbeifahren und der Körper quasi von dem Geräusch aufwachen könnte, ist auch eine Möglichkeit, dass dieses Geräusch in den Traum integriert wird. Damit durch den Traum der Körper, also du, nicht aufwachst. Also, oder du musst, du bist auf, du hast ganz viel getrunken, bevor du schlafen gegangen bist und musst eigentlich schon auf Klo und anstatt auf Klo zu gehen, also du schläfst dann schon, anstatt dann aufzuwachen, auf Klo zu gehen, wird der Drang des Klogehens integriert in den Traum. Und dann, ja. Und dann gehst du zum Beispiel auf Klo in den Traum oder du träumst von einer Quelle oder von Wasser und dann ist es dafür da, dass du nicht die ganze Nacht ständig aufwachst durch äußere Umstände oder, ja. Okay, ja, die Funktion, ja, aber das kennt man ja auch zum Beispiel aus so, so klassischen Cartoons oder irgendwelche schnulzigen Filmen oder sowas, wenn dann der Hirte irgendwie unterm Baum einschläft und dann träumt er von irgendwas und dann kriegt er auf einmal Küsse von irgendeiner Prinzessin und so und dann sucht die Kamera quasi raus. Ach so. Und dann ist das nur ein Schwein oder sowas, ihn ableckt. So quasi. Und das wurde dann im Traum so umgedeutet zu irgendeiner hübschen Frau, die ihn da küsst. Und er hat quasi versucht, so noch weiter zu schlafen, aber irgendwann funktioniert das, also der Traum hält einen auch nicht für immer im Traum, also absolut. Ja. Und wenn wir jetzt, das sind die beiden leicht erkennbaren Faktoren, also irgendwelche Leibreize, Reize vom Körper oder ja. Geräusche, die integriert werden oder Erlebnisse früherer Vergangenheit. Und jetzt ist es noch so, jetzt muss man das schon mal erstmal vielleicht so ein bisschen hinnehmen, ich komme da drauf noch zurück oder es wird deutlicher, wenn wir von diesem Unbewussten und Bewussten sprechen, aber so grundsätzlich, wir können uns ja dem Thema einfach mal so nähern, ist auch nicht super kompliziert, aber es sind einfach, dann gibt es noch Sachen, die unbewusst geträumt werden, die zum Beispiel Eindrücke aus seiner Kindheit, Freud war ja auch, hat die Kindheit als sehr wichtig empfunden, die dann durch Angstgefühle beispielsweise gewisse Träume auslösen. Vielleicht wolltest du als Kind, hast du kaum Zuneigung bekommen, kaum Anerkennung, dann träumst du etwas und dann ist aber eigentlich der Ausgangspunkt dieses Traumes genau diese Situation, die du in der Kindheit erlebt hast. Und die sind total schwer zugänglich. Also die herauszubekommen, da benötigt man dann, er spricht dann von Traumarbeit oder so infantile Wünsche. Also dann hast du gewisse kindliche Verhaltensweisen wieder innerhalb deines Traumes und die sind dann das Motiv deiner Traumbildung, also wie der Traum quasi ausformuliert wurde, wie du ihn geträumt hast, ist der Ausgangspunkt ja, infantiles Verhalten, was du dann hast und dann ist dann, muss man dann quasi, das sind dann unbewusste Strukturen, also die dir nicht sofort, die du, von denen du nichts weißt und die probiert man dann in der Traumarbeit aufzudröseln. Und sich den Ursachen dessen langsam zu nähern. Sie nicht konkret zu bestimmen. Also ich habe auch mit dem Psychoanalytiker gesprochen. Die würden nicht davon sprechen, dass es kausal ist. Dass wenn das so und so ist, dann ist es so und so. Oder du träumst von einem Schmetterling und die Ursache ist, dass du als Kind geschlagen wurdest. Also es gibt ja manchmal solche Traumdeutungsbücher oder so. Ja. Davon distanzieren die sich. Und ist der klassische Penis, der abfällt. Hat man vielleicht schon, hast du es noch nie gehört? Bin ich gerade der Einzige? Aber das ist doch so ein klassisches Ding, das, okay, anscheinend bin ich der Einzige, der das schon öfters mal gehört habe. Aber habe ich schon mal gelesen, dass der, dass auch irgendwas bedeuten soll. Oder der klassische Traum auch, man läuft ohne Hose in die Schule. Ne? Das ist ja auch so. Ja, okay. Okay, gut, anscheinend bin ich der Einzige. Der sowas träumt. Können wir nachher mal dann analysieren. Aber das war jetzt auch eine Funktion. Genau das. Weil das klingt das aber sind, schon ähnlich wie die erste Funktion. Also auch Sachen aus der Retrospektive, die im Traum vorkommen. Das wären ja bei der Kindheit ja noch grundlegender, aber wäre ja auch Vergangenes, was im Traum vorkommt. Genau, Vergangenes, was im Traum vorkommt, was nicht erkennbar ist für den, der träumt. Und das ist dann Funktion 1 wäre erkennbar. Genau. Einfach erkennbar. Genau. Also es sind dann die ersten beiden Traumquellen, man kann auch Funktionen sagen, er spricht von Traumquellen, sind leicht erkennbar und die eben genannte, ist natürlich noch viel mehr so, ne? Aber erstmal um so einen Zugang zu bekommen, die eben genannte ist schwer erkennbar. Okay. Und jetzt ist es so, dass Träume einen hohen Grad der Ähnlichkeit haben mit dem, was er dann Psychosen nennt. Weil Psychosen sich dadurch kennzeichnen, dass eine eigene Wirklichkeit entsteht, die dann quasi von innen nach außen transferiert wird. Also du hast dann eine Wirklichkeit, du konstruierst dir etwas innerhalb dieser Psychose im Sinne von dann auch psychische Störung, irgendwas ist dysfunktional, ich kann in meinem Leben nicht mehr arbeiten gehen, weil ich einfach gewisse Störungen habe oder ja, mein Handeln nicht mehr so ausüben kann, wie ich es eigentlich möchte. Und aber was für Störungen? Von was für Störungen genau, also reden wir da? Beispielsweise die Störung, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Jede Beziehung, die ich eingehe, geht kaputt, ich bin nicht liebensfähig. Aber würde man das als, oder das würde eher als Psychose? Das kann eine Psychose sein, wenn nämlich... Also für mich ist Psychose immer direkt sowas wie, ich weiß nicht, halt irgendwas, dass man Dinge anders wahrnimmt oder sowas, dass man denkt, man wäre in einem Film oder sowas, dann würde ich immer von einer Psychose reden. Oder das... Ja, keine Ahnung, wenn man zu viele Drogen konsumiert, weißt du, und dann irgendwie auf dem Trip hängen bleibt, das wäre für mich so eine Psychose. Ja, genau das meine ich auch. Das ist ja, das kann ja diese, was du gerade geschildert hast, kann ja eine psychische Störung sein, die dann der Dysfunktionalität innerhalb deines Handelns hervorruft, zum Beispiel beim Lieben, weil du immer in diesem Film bist. Du kannst zum Beispiel nicht mehr arbeiten gehen, vielleicht das ist das bessere Beispiel. Mhm. Weil du immer irgendwie etwas hörst, weil du dir nicht bewusst bist, was ist eigentlich jetzt Realität und was ist nicht Realität. Ah, okay. Darauf wollte ich hinaus. Und dieser Akt, dieser Form von einem anderen Etwas, die hat eine hohe Ähnlichkeit mit dem, was eigentlich in einem Traum passiert. Da nämlich in einer Psychose es weder Widersprüche noch Zeit noch Kausalität gibt. Und all das, was du, wie du quasi träumst, das wird für dich zur Realität. Also du träumst quasi wie so ein Tagtraum im Endeffekt. Beinahe eine Psychose. Ja, genau. Das hat zumindest eine, das kann man natürlich noch unterscheiden, bestimmt auch noch konkreter, aber grundsätzlich hat das erstmal eine hohe Ähnlichkeit mit einem Traum. Also es ist eine hohe Ähnlichkeit, dass du dir nämlich nicht mehr bewusst bist, was Traum ist oder was nicht Traum ist. Du Verschwimmt schon so. Genau, also wenn wir jetzt beim Beispiel mit dem Stimmen hören bleiben, dann denkt man schon, die Stimmen wären irgendwie, oder man hört die Stimmen wirklich. Ja, vielleicht sogar noch einfacher. Du gehst irgendwie durch die Straße und du hast immer das Gefühl, oh, der und der ist gegen mich. Und dann guckt der und der mich an. Und diese Kausalität gibt es einfach nicht. Es guckt dich keiner an und keiner ist gegen dich. Aber du siehst, der ist gegen mich. Und dann rempelt dich wirklich jemand an, das ist für dich nochmal mehr ein Beweis und dann kommt das und das, aber diese Kausalität ist einfach nicht vorhanden, aber sie wird für dich dann Realität oder ist für dich Realität und dann ist, und das schilderst du dann auch anderen so und dann, weiß nicht, formulierst du irgendwelche Verschwörungstheorien und dann hat es eine hohe Ähnlichkeit mit einem Traum. Weil auch einfach diese Kausalität nicht da ist. Zum Beispiel. Also, wie es in einem Traum auch keine Kausalität zwingt geben muss. Genau. Okay. Und dann ist aber man checkt es auch nicht, ne? Also genau. Wenn man selber genau auch wie beim Traum, wenn man selber im Traum ist, checkt man ja auch nicht, dass man gerade träumt in aller Regel. Und bei einer Psychose würde man dann auch nicht checken, dass man gerade eine Psychose hat. Genau. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess, das zu verstehen. Die Psychose ist dann auch wie so ein Hüter des Schlafes. Okay. Ja. Ne, der Traum als Hüter und die Psychose dann vielleicht auch als Hüter. Und dann, um eine Psychose oder sich dem Problem zu nähern, kann man natürlich mit Medikamenten. Aber eine Methode ist dann auch, sich zu schauen, naja, welche schwer zugänglichen Eindrücke beispielsweise, dieses, wovon wir eben gesprochen, dieses Unbewusste, welche Ursachen oder welche Traum- oder Psychosenquellen haben wir eigentlich, um das dann aufzuarbeiten, um denen, der Psychosen hat, bewusst zu werden, was eigentlich gerade wirklich passiert ist, also welche Motive dahinter stecken. Ja. Also das ist das, was Freud sagt. Ganz dass, genau. Dass ein Motiv dahinter steckt. Genau, und das ist dann das meistens irgendwie in der Kindheit, weil es einfach total persönlichkeitsprägend ist, sind einfach gewisse Sachen passiert, die wurden nicht richtig verarbeitet, sind irgendwie ins Unbewusste gekommen, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen, und dann sind die total schwer zugänglich und daraus entwickelt sich so eine psychische Störung, eine Dysfunktionalität, dass du nicht mehr richtig handeln kannst, und dann hast du im Zweifel eine Psychose und die hat eine hohe Ähnlichkeit mit einem Traum. Um die Psychose zu heilen, geht es ähnlich vor wie bei einer Traumarbeit. Okay. Oder bei einer Traumdeutung. Es ist ja auch immer eine Deutung, die viel Interpretation hat und auch viel, ist einfach ein sehr langer Prozess, weil auch der Therapeut Mensch ist und auch Fehler da macht. Er deutet nur, er kann auch total daneben liegen. Generell Psychoanalyse ist schon, also wenn man jetzt auch heute guckt, wie es heute therapiert wird, ne, es hat ja immer noch oder wird immer noch angewendet, wird auch, glaube ich, von den Krankenkassen bezahlt, oder? Also ich glaube, die Zahlen, die ich gehört habe, dass so eine richtige Session, nicht eine Sitzung, sondern bis die komplett abgeschlossen ist, dass es schon so um die 300 Stunden dauern kann, was halt bei anderen Therapieformen in der Regel nicht so lange ist, aber dann auch nicht so grundlegend vielleicht. Also, genau, da gibt es verschiedene, also beispielsweise die Verhaltenstherapie, Behaviorismus, die dauert kürzer. Aber, ja gut, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Die dauert auf jeden Fall kürzer und hat auch einen anderen Ansatz einfach. Die geht nicht ganz zurück ins Unbewusste, sondern es geht mehr darum, das Verhalten zu ändern und den da zu unterstützen, den Patienten. Okay. Okay, jetzt haben wir das so ein bisschen abgeklärt, also wer Freud ist, aus welcher Zeit er kam, dass der Idealismus vielleicht zu kurz greift, wenn es um das Ich geht und die freien Entscheidungen. Und dass für ihn Träume total zentral waren und Träume oder Traumquellen auch etwas zu tun haben mit Sachen, die wir Menschen wohl nicht so verarbeitet haben und noch irgendwie mitschwingen. Stichwort Willen zur Macht oder das Unbewusste, also irgendwas, was wir nicht wirklich greifen können. Und jetzt nähern wir uns dem schon auch schwierigen, na, mal gucken, wie schwierig es wird. Jetzt nähern wir uns dem, was Freud unter unbewusst, vorbewusst und bewusst meint. Yes! Endlich! Und zwar schaue ich mal, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange von unten nach oben an. Also wir fangen mal an mit dem Unbewussten. Ja. Und zwar das Unbewusste, da ist es jetzt total schwierig, also in der Literatur werden oftmals andere Begriffe verwendet. Freud spricht oft oder unterteilt das Unbewusste in deskriptives Unbewusste und in das dynamisch Unbewusste. Am Anfang irgendwann mal zu seinen Schriften, spricht aber dann ganz oft immer nur vom Unbewussten. Okay. Also es ist total nicht, es ist dann schwer herauszubekommen, was meint er eigentlich. Dann war ich ja bei dem Institut, die sprechen dann auch nochmal vom leiblich Unbewussten, dann sprechen andere vom latent Unbewussten und dann gibt es immerhin wieder immer noch das dynamisch Unbewusste und dann kommt dazwischendurch nochmal das Vorbewusste. Klang jetzt gerade vielleicht ein bisschen erschlagend, aber wir versuche es so einfach wie möglich zu halten. Ich weiß auch, dass es in der Wissenschaft oder generell auch in der wissenschaftlichen Sprache auch je nachdem, wer das gerade beschreibt, irgendein bestimmtes Modell, dass sie einfach andere Begriffe auch teilweise benutzen für einen und denselben Sachverhalt. Aber versuch es mal so einfach wie möglich zu halten und dann... Okay, ich probiere es mal. Also wir haben zunächst einmal das Unbewusste. Das Unbewusste... Ja. Insofern auch, da würde ich es schon aufteilen in einmal so ein leiblich-körperlich Unbewusstes, was so etwas ist wie so eine Funktionalität, die irgendwie angeboren ist, die konstitutiv für uns ist, also ein Gefühl von, warum gehe ich zum Kühlschrank? Na, weil ich Hunger habe, das passiert dann irgendwie unbewusst. Oder so etwas wie Sex zum Beispiel, also Funktionalitäten von unserem Körper, die unbewusst gewisse Motive unseres Handelns beeinflussen. Die uns dann gar nicht direkt sofort bewusst sind, aber uns, ja, wenn wir drüber nachdenken, uns schon bewusst werden können. Das ist nicht so schwer. Ja, also es also schon unbewusste Triebe, die irgendwie was Körperliches auslösen haben. Genau, also, die ja auch von uns als, wenn wir unabhängig von einer Gesellschaft leben könnten und würden, dann hätten wir trotzdem diese Triebe oder diese Form vom leiblich Unbewussten. Also das ist irgendwie in uns drin. Okay, also Hunger zum Beispiel, dass ich dann was esse so und wirklich mir was reinschiebe in den Mund. Genau, also dieses Gefühl nach okay. Hunger. Auf die Toilette gehen. Genau. Sex, meintest du gerade. Ja. Von mir ist auch Trinken, Essen. Trinken. Atmen? Atmen? Atmen. Oder ist das schon so reflexartig fast irgendwie? Atmen, kauen, kann man vielleicht dazu nehmen. Hm? Schlucken, vielleicht schon. Also die... Doch, kann man vielleicht schon machen. Also ich weiß nicht, ob Atmen uns auch zu gewissen... Na doch, fühlt uns ja auch zu gewissen Handlungen, wenn wir an Atemnot sind oder so. Oder uns wird ja auch die Quelle des Atems oder dass wir Luft benötigen, sehr bewusst, wenn wir zum Beispiel tauchen. Dann merken wir auf einmal, wie wichtig doch auch die Stimmt, da haben wir auf einmal das große Bedürfnis, irgendwann wieder aufzutauchen. Ganz genau. Ja. Also wir haben so leiblich unbewusste Sachen, die im Alltag mit uns mitschwingen und uns zu gewissen Handlungen motivieren. Und dann haben wir, also das leiblich Unbewusste, und dann haben wir das dynamisch Unbewusste. Und das dynamisch Unbewusste ist sozial, das hat jetzt auch wieder der Psychoanalytiker da gesagt, wo ich war bei der Veranstaltung, sozial konstruiert, also so etwas wie Wünsche, Erwartungen, Erinnerungen, Fantasien, die aber auch veränderbar sind. Erlebnisse, die wir erlebt haben, und die irgendwie mitschwingen, wenn wir handeln, wenn wir denken, wenn wir Schwierigkeiten im Alltag haben. Also die sind total dynamisch und unbewusst und die können wir auch nicht einfach so bemerken. Also da haben wir keinen wirklichen Zugang. Die verharren irgendwo in uns. Die sind manifest. Da kommen wir erstmal überhaupt nicht dran. Okay, wie heißt das? Dynamisch? Genau, das dynamisch Unbewusste. Okay, und das sind so Kultur oder so aufgrund von Sozialisation, also wie man erzogen wurde, was für Erfahrungen man gemacht hat. Also vermutlich das klassische Unbewusste irgendwie, was man ganz genau. Was man auch irgendwie so kennt, ne? Also dass man irgendwie, keine Ahnung, man hat in der Kindheit irgendwas erfahren oder irgendein traumatisches Ereignis oder sowas, das würde dann damit genau, reinziehen. Man hat irgendwie immer Ablehnung bekommen und dann kann man später keine Beziehung eingehen und alle denken, du kannst keine Beziehung eingehen, weil du weiß ich nicht. Weil dir Partner nicht passt oder du einfach nicht der Typ dafür bist und immer auf Partys gehen willst oder vielleicht nicht genug, gut genug aussiehst, was auch immer. Aber das ursprüngliche Problem eigentlich dafür ist, genau, zurück in die Kindheit, unbewusste Triebstrukturen oder unbewusste Strukturen in dir, nicht Triebstrukturen, in dir, die dieses Verhalten auslösen. Und die sind dann total verdrängt, diese Erlebnisse. Die wurden nicht verarbeitet, das sind Krisen. So sagt das Erik Erikson, auch ein Psychoanalytiker. Das sind Krisen, die einfach nicht verarbeitet worden sind und verdrängt worden sind. Und da hast du als Normalsterblicher so gut wie keinen Zugang. Aber das muss ja auch, also bei Krisen denkt man immer so an so einzelne Schicksalsschläge irgendwie, auch was ich gerade eben meinte mit so traumatischen Ereignissen. Aber es kann ja auch einfach, dass man naja, zum Beispiel, wenn man eine Mutter hat, die einen vielleicht nicht so viel Beachtung geschenkt hat, wie man es eigentlich gerne hätte, was dann nicht nur ein einzelnes Ereignis ist, sondern dann schon was Langfristiges über einen längeren Zeitraum, oder? So, also das ist dann auch alles etwas, was man quasi verdrängt? Ich würde sagen, ja, wobei dieser Zeitraum, glaube ich, schon definiert werden kann durch einen Anfang und ein Ende. Wie so eine Szene in einem Film. Ja, also man wird ja irgendwann erwachsen, sicherlich, ne? Genau. Aber dann aber vielleicht, genau, dass man, ja, so in den ersten Kindheitsjahren so, das ist ja dann vielleicht das Prägende. Genau, oder das Einverhalten von der Mutter, weiß ich nicht, du so erlebt hast, weiß ich, keine Ahnung, 3-4 Tage hat sie so und so sich verhalten und dieses Verhalten reproduziert sie dann innerhalb der nächsten 3 Jahre, dann ist es eigentlich immer genau wieder zurückzuführen auf das Verhalten, was sie die ersten 3 Tage gemacht hat, und dann ist es eigentlich, das ist dann der Ausgangspunkt. Und das ist dann immer nur wieder das Gleiche und das wäre dann vielleicht. Aber daran könnte man es festmachen, genau. An dieses eine bestimmte Verhalten, was dann vielleicht noch öfters vorkommt, aber genau. Es gibt quasi ein Verhalten, was irgendwas auslöst, was man dann verdrängt, weil man damit so nicht klarkommt. Ganz genau, man hat dann, weiß nicht, Ablehnung und das fühlt sich dann erstmal doof an. Natürlich fühlt sich das immer schlimmer an und das ist vielleicht dann auch ein Prozess. Das muss schon auch ein paar Mal, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, wahrscheinlich vorkommen. Aber so grundsätzlich ist es dann dafür ausschlaggebend, dass es verdrängt wurde und dass wir keinen Zugang mehr haben. Und das ist dann das dynamisch Unbewusste. Also wir haben keinen Zugang mehr drauf. Das heißt auch, um das nochmal klarzustellen, dann Verdrängung. Ne? Ja. Also, dass man Sachen, die einem vorher bewusst waren, dass einem die auf einmal nicht mehr bewusst sind. Also zum Beispiel an die, oder ich versuche jetzt gerade ein Beispiel aus meiner eigenen Biografie zu bringen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern aus meiner Kindheit. Ist ja auch, wenn dann kleiner Sigmund Freud-Witz. Ja. Nee, aber dass man sich an schöne Dinge kann man sich vielleicht noch sehr gut erinnern aus der eigenen Kindheit, aber an bestimmte Sachen vielleicht gar nicht mehr so, die aber vielleicht trotzdem da waren irgendwie, ne? Also. Ja, aber auch sowas wie. Aber das hieße dann doch schon, also das ist auch das, was Verdrängung ausmacht, ne? Dass man sich selber nicht mehr dran erinnern kann. Genau. Genau, ich würde sagen, dass es dir nicht mehr bewusst ist, damit wir bei der gleichen Terminologie bleiben oder genau, bei den gleichen Begriffen. Und dann unbewusst ist und dann insofern nicht bewusst. Genau. Es ist dann auch vielleicht sowas wie, als Kind konntest du dich nie von deinen Eltern so richtig trennen. Du bist immer bei denen geblieben, und hattest immer die haben einfach immer alles für dich gemacht. So, du warst wie so eine kleine Göttin vielleicht. Du hast auch bis, weiß nicht, 5, 6 Jahren bei den Eltern zum Beispiel im Bett geschlafen. Du hast nie so wirklich, warst nicht im Kindergarten oder andere Sachen. Jona war nicht im Kindergarten. Ich war tatsächlich nicht im Kindergarten. Und dann kann auch sowas entstehen, wie, dass du in so einer Abhängigkeit bist, dass du dann total hohe, nicht unbedingt kausal, aber sowas kann natürlich sein, dass du dann durch diese Abhängigkeit total hohe Schwierigkeiten hast, eigene Verantwortung zu tragen, eigenständig zu handeln oder sowas wie Prüfungsangst zu haben, weil du dann da versagen kannst, weil du alleine bist. Und das könnte man dann vielleicht zurückführen durch eine Psychotherapie oder psychoanalytische Arbeit, nicht an diesem einen Ereignis, das ist natürlich mehr und das ist, das muss assoziiert werden und muss behandelt werden, aber das ist dann eine unbewusste Szene, ein unbewusstes, was dazu führen kann, dass du vielleicht einfach totale Prüfungsangst hast oder was auch immer. Okay, ja, das war jetzt das dynamisch Unbewusste. Genau, also wir haben das leiblich Unbewusste und das dynamisch Unbewusste. Das ist noch so, dass das leiblich Unbewusste, also diese, man kann vielleicht auch sagen, motorischen Fähigkeiten, also die Motorik, die einfach oft einher damit geht, wie, wir haben vorhin gesagt, schlucken oder atmen, die können uns sehr schnell bewusst werden, wenn wir darüber nachdenken. Ja. Oder wenn wir Zähne putzen, dann merken und wir auf einmal einen Schmerz empfinden beim Zähneputzen, dann wird uns auf einmal bewusst, okay, so putzen wir, also sonst machen wir es ganz automatisch, irgendwie eine Gewohnheit, wir putzen ganz automatisch und wenn wir einen Schmerz haben, dann merken wir auf einmal, okay, wir benutzen genau diese Bewegung und uns wird es dann bewusst. Und das wird uns auch alleine bewusst und das ist das Vorbewusste. Also Dinge, die man sich bewusst machen kann, genau. Die einen nicht die ganze Zeit bewusst sind. Wobei es ist es ist einem ja sehr wenig irgendwie die ganze Zeit bewusst, ne? Also, Also mir ist jetzt gerade bewusst, dass wir hier, wobei auch selbst das ist mir nicht bewusst, dass wir jetzt hier gerade sitzen und einen Podcast aufnehmen. Das wäre ja auch was Vorbewusstes, mehr oder weniger, oder? Weil das muss ich mir ja auch, also es ist mir ja erst bewusst, sobald ich drüber nachdenke, oder? Nee, das würde ich nicht sagen, aber genau wie du dich gerade verhältst, dass ich zum Beispiel jetzt gerade meine Hände unter meinem, ne, okay. Das ist dann ein vorbewusster Akt. Vorbewusst. Also schon irgendwas, was man selber gerade macht, was man aber vielleicht gar nicht mitbekommt. Ja, genau. Es könnte, genau. Und meistens irgendwas Motorisches. Also das ist uns total evident. Das, ja. Darüber können wir sofort erinnern. Freud, ich sag's jetzt einmal, Freud spricht auch von unbewusst oder deskriptiv Unbewussten. Und das ist aber auch dieses Vorbewusste. Das ist damit gemeint, so habe ich das zumindest verstanden in den Schriften. Und das können auch sowas sein wie motorische Gegebenheiten, aber auch so etwas sein wie Vorurteile, würde ich sagen. Dass uns die, die eigentlich dann ganz schnell bewusst werden, weil wir sie zur Komplexitätsreduktion einfach stets verwenden. So etwas wie Selektion in dem Sinne, dass wir, also das ist jetzt ein Begriff aus der Psychologie, der Wahrnehmungsforschung, dass wir gewisse Erwartungen haben und danach unsere Reize oder die Reize nach unseren Erwartungen quasi filtern. Oder so etwas wie das Licht da vorne ist gerade rot und ich gehe auch mit den Gedanken vorher schon hin, dass es rot ist, dann sehe ich auch, dass es rot ist. Oder ich gucke mir einen Tisch an und gucke mir dann nur ein bisschen Aspekt von dem Tisch an, das andere blende ich quasi aus. Und das ist mir dann gerade total bewusst. Und die anderen Sachen könnte ich mir aber ja auch angucken und die sind aber erstmal unterbewusst. Ich sehe sie ja auch, aber ich beachte sie einfach gar nicht. Ich schicke nicht die Aufmerksamkeit. Ja, Freud spricht auch ganz oft von, oder nicht ganz oft, aber er spricht auch von Aufmerksamkeit. Den schenke ich gerade keine Aufmerksamkeit, aber ich könnte ihn jederzeit, könnte ich diesem Tisch der Aufmerksamkeit schenken, dass ich mir alle vier Tischbeine angucke, aber ich gucke mir gerade nur ein Tischbein. Oder so hinter, also da muss man ja quasi noch direkt hingucken, um das vielleicht zu sehen, aber vielleicht sowas noch wie Hintergrundgeräusche oder sowas, ne? Das ist ja eigentlich, das kriegt man die ganze Zeit mit. Ich höre hier die ganze Zeit, dass der PC rauscht. Ich hoffe, ihr da draußen nicht. Aber ich höre das eigentlich die ganze Zeit. Aber natürlich blende ich das einfach irgendwann aus. Ich habe das auch übrigens, ich schlafe immer ein mit Podcast hören. Da höre ich immer Philosophy to go, um schön einzuschlafen. Und irgendwann höre ich einfach die Stimmen nicht mehr. Also die werden wirklich ausgeblendet dann. Und dann sind sie mir auch nicht mehr bewusst. Aber dann kann ich sie mir auch schnell wieder bewusst machen, wenn ich dann wieder aufwache. Wobei, das ist vielleicht nochmal was anderes. Weil dann schlafe ich ja wirklich weg. Okay, schlechtes Beispiel. Aber das mit den Hintergrundgeräuschen, ich glaube, das funktioniert. Ja, das funktioniert absolut. Und jetzt haben wir ja das Unbewusste und das Vorbewusste so ein bisschen geklärt. Und jetzt fehlt noch das Bewusste. Und das Bewusste ist das, was wir gerade wahrnehmen, beispielsweise. Deine Wahrnehmung ist ein absolut bewusster Akt. In dem Sinn, das, was du gerade erkennen willst. Ich gucke jetzt gerade die Bierflasche an. Ich weiß, das ist eine Bierflasche. Ja. Natürlich selektiere ich oder ich fixiere gewisse Punkte an oder akzentuiere. Aber ich sehe schon, das ist eine Bierflasche. Also Wahrnehmungsprozesse sind bewusste Prozesse, wie wir die Welt filtern, Stichwort Kant, durch unsere Verstandeskategorien, wie auch immer. Also das ist aber erstmal ein bewusster Akt, den wir vollziehen. Auch sowas wie Denken oder gewisse Sachen, die wir erleben, zu einem bestimmten Zeitpunkt und die sind uns einfach bekannt. Dass ich jetzt gerade einen Podcast mache, das weiß ich schon, dass ich einen Podcast mache. Dass ich dieses Stück Schokolade vor mir essen kann und wenn ich Hunger habe, das zu essen, dann weiß ich, dass ich das machen kann. Also bewusste Akte, dass auch wie ich jetzt gerade spreche, ich habe mir das vorher durchgelesen, das war mir bewusst, dass ich mich heute darauf vorbereite und das spreche ich gerade aus. Okay. Also das sind einfach Sachen, die mir, von denen ich gerade weiß, dass sie passieren. Ja. Als gutes Beispiel ist eigentlich die Wahrnehmung, finde ich. Und dieses Bewusste ist ja auch dann das, wo nach dem Idealismus vielleicht auch sowas wie Entscheidungen getroffen werden. Und das könnte man natürlich jetzt hier total hinterfragen, inwiefern noch das Bewusste Entscheidungen über gewisses Handeln trifft, wenn nicht doch etwas Unbewusstes oder Vorbewusstes dich so doll prägt oder determiniert, dass du dann ja vielleicht eigentlich eine andere Entscheidung treffen wollen würdest oder gar nicht weißt, dass du die Entscheidung triffst aufgrund dessen, dass gewisse Erfahrungen schon passiert sind, also ein Kindheitstrauma oder sowas. Also quasi das ist das, was Sigmund Freud sagt, ne? Ganz genau. So quasi das weitergeführt, was du vorhin schon meintest mit Schopenhauer und Nietzsche, die ja auch schon gesagt haben, hey, das mit dem Idealismus, dass wir einfach komplett frei sind von allem und Handlungsfreiheit, dass das so nicht hinhauen kann. Das meint jetzt Sigmund Freud auch und bezieht sich auf dieses das Unbewusste, was wir auch gerade erklärt haben. Genau. Ich könnte da jetzt ein bisschen was zu sagen. Ich weiß aber nicht, ob du das noch aufgreifst. Kannst du gleich machen. Sag es gleich einfach. Ich wollte noch einmal sagen, dass der Idealismus natürlich auch eine große philosophische Strömung ist, die natürlich nicht davon ausgehen, einmal ganz kurz, dass alles komplett frei ist, in dem Sinne, dass alles beliebig ist und keine gründlichen Ursachen hat, aber dass wir grundsätzlich einen freien Willen haben. Das ist denen recht wichtig. Auch sowas wie Existenzialismus, was später kam und sowas. Also wir haben schon eine Entscheidungsmacht über das, was wir tun. Ja. Praktische Vernunft, Folge 3. Wenn das interessiert, unsere Folge 3, genau. Genau, da könnt ihr es nochmal nachhören. Das heißt, Sigmund Freud, da gibt es dann nämlich einen relativ bekannten Spruch von... jetzt weiß ich, was du... So, okay, ja, hau raus. Sigmund Freud gesagt hat, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Ne? So, das ist ja quasi das nochmal zusammengefasst. Also das Haus, so, das sind wir und wir selber sind aber nicht Herr da drin, weil wir auch von diesem Unbewussten beeinflusst sind, kontrolliert, determiniert in einem gewissen Grade dann und dass wir halt nicht so frei sind, wie wir es vielleicht eigentlich denken. Und da dachte Sigmund Freud, wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf noch habe, hat er von sich selber, meine ich, auch behauptet, dass das die dritte große, wie hat er das gesagt, Kränkung der Menschheit, glaube ich. So eine Art kopernikanische Wende. Also, okay, ich weiß, woher du das hast. Ja? Ja, natürlich. Und dann erzähl mir mal bitte. Ich gerade selber nicht. Ja, ich kann dir die Quelle nachher mal nennen. Okay, wir machen hier keine Fremdwerbung für andere Podcasts. doch, wir können ruhig für den Podcast Werbung machen. Es gibt einen, doch, können wir wirklich machen. Es gibt einen ganz fantastischen, wenn ihr euch denkt, hey, dieser Podcast, der reicht mir noch nicht zum Thema Psychoanalyse, dann hört euch doch mal den Podcast Die Rätsel des Unbewussten, heißt der, glaube ich, an? Der hat es aber nicht erwähnt. Ein anderer. Aber das ist trotzdem ein ganz fantastischer Podcast zur Psychoanalyse, den man an dieser Stelle ruhig mal empfehlen kann. Dann empfehle ich auch noch einen Podcast, und zwar, das ist nämlich die Quelle von dem, was Jonas gerade gesagt hat, und er soll mir gleich auch bitte alle drei Kränkungen nennen. Gucken wir mal, ob er aufgepasst hat. Grüße gehen raus an Nils Köbel und den Soziopath Breitenbach. Genau. Ja. Grüße gehen raus an an die Grimme Online-Gewinner. Also, es gab innerhalb der Menschheitsgeschichte mehrere, sind das jetzt Kränkungen? Ja, Kränkungen der Menschheit. Und zwar gab es zum einen die kopernikanische Wende. Ganz genau. Wer war das? Ja, Kopernikus, der gesagt hat, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern die Erde ist im Sonnensystem und wir sind nicht, die Erde ist nicht der Mittelpunkt. So, das ist die eine Kränkung. Dann die nächste, wenn ich mich richtig erinnere, müsste Charles Darwin gewesen sein. Evolutionstheorie, aber wir sind halt nicht einfach, wir sind halt nicht einfach erschaffen worden, sondern es gibt halt, im Prinzip Gott in Frage gestellt oder widerlegt. Vielleicht. Das sage ich jetzt einfach mal so. So, das sind die ersten zwei. Und dann würde ich sagen, wäre schon Sigmund Freud dann die dritte, dass er gesagt hat, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Obwohl wir das die ganze Zeit dachten. Aber es ist nicht so. Genau. Also es kommen natürlich auch Philosophen und Denker, die das vorher total in Frage gestellt haben. Ja. Schopenhauer, Nietzsche. Auch andere großartige Denker. Aber ja, das passt total gut. War das alles, was du dazu sagen wolltest? Das war das Große, was ich noch wusste. Tatsächlich, ja. Okay. Das wollte ich nochmal loswerden. Okay. Jetzt ist es so, dass Gegebenheiten des Unbewussten, also das, was damals passiert ist, was wir dann verdrängt haben, durch die Psychoanalyse, also durch, und das ist auch dann eine Methode, die einheitlich ist, die gewisse Regeln hat, wo man auch schon auch von Wissenschaftlichkeit sprechen kann, absolut, weil es einfach eine einheitliche Methode ist. Hat sich auch bewährt. Ne? Hat sich bewährt. Versuchen dann Unbewusstes ins Vorbewusste, ins Bewusstsein des Patienten zu bringen. Und innerhalb dieses Aktes verändert sich immer etwas. Also es bleibt nicht so, wie es das echte Unbewusste quasi war. Das Ereignis wird quasi immer ein bisschen abgemildert und verändert sich leicht. Das, was dann im Bewusstsein zum Vorschein kommen kann durch die Psychotherapie. Wie, dass du das Unbewusste verändert sich? Genau, also so wie du es damals erlebt hast oder dieses, das, was eigentlich die Struktur hinter deinem Handeln ist, beispielsweise ein Trauma, um dir das bewusst zu machen, kommst du nicht, wie das Ding an sich, du kommst nicht an das Trauma an sich ran, aber du näherst dich diesem Trauma durch davon, dass du es vom Unbewusste oder vom dynamisch Unbewussten ins Vorbewusste, ins Bewusste hineinholst, durch therapeutische, psychoanalytische Aber wenn es im Bewussten ist, dann weiß ich doch, was abging oder nicht. Aber oder nicht 1:1. Nicht 1:1. Nein. Ist es verzerrt oder? Ja. Okay. Es ist verzerrt, es ist mit Hilfe des Therapeuten entstanden, was da auch im Bewusstsein ist. Es ist nicht 1:1, aber du kannst dich dem nähern und wie dichter du dran bist, vielleicht desto stärker bist du irgendwie geheilt oder die Symptome sind gelindert, aber es ist auf jeden Fall eine Arbeit. Und also man rekonstruiert das dann auch quasi, oder? Also so klingt das quasi, ne? Ja, man rekonstruiert es. Man ist nicht am Ding an sich dran, sondern man setzt es neu zusammen vielleicht. Ja, okay. Und da kommt bestimmt auch irgendwas hinzu, was damals nicht dabei war. Okay. Ja. Also das ist erstmal noch total wichtig. Bevor wir gleich zu den zwei Prinzipien gehen, haben wir jetzt noch, oder er hat zunächst, nachdem er sich mit Traumdeutung beschäftigt hat, die Prinzipien des Unbewussten und des Vorbewussten und sowas formuliert und hat es dann noch in der Einführung der Psychoanalyse ein bisschen vereinfacht. Da spricht er nämlich von S über Ich und Ich. Sehr gut, endlich. Das Instanzenmodell. Das Instanzenmodell. Wir sagen übrigens S, um das nochmal kurz zu klären. Wir haben es gibt ja verschiedene Aussprechweisen. Entweder sagt man S oder einige sagen Es. Wir meinen mittlerweile, dass es etwas damit zu tun hat, ob man im Süddeutschland lebt oder in Norddeutschland. Nicht so ganz sicher. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es aussprechen würdet. Aber wir sagen jetzt ganz klassisch S. Also so spreche ich das aus. Es steht S da, dann sage ich auch S. Ganz genau. Und jetzt haben wir ja, also sehe ich auch so, wenn man dieses Instanzenmodell des Seelenlebens. Das war früher noch ein ganz beliebter Begriff, der auch in der Philosophie des Geistes, glaube ich, wieder gerne eingefügt werden wollen würde, nämlich den Begriff der Seele. Mhm. Seele aber nicht im Sinne einer religiösen Seele, wie ihn vielleicht dann doch auch oftmals eigentlich verwendet wird, etwas, was irgendwie weiterlebt, aber er spricht auch vom Instanzenmodell des Seelenlebens. Und da hat er jetzt nämlich das S, das Über-Ich und das Ich. Mit wem wollen wir denn oder mit welchem wollen wir anfangen? Ja, fangen wir mal unten an, oder? Mit dem S? Ah, weil ich S über Ich und Ich vorgelesen habe und wir fangen unten an. Also. Ja, aber für mich ist das. Ja, ist ich ja weiß, ich habe immer so eine Grafik im Kopf, vielleicht noch aus der Schule von früher. Mhm. Und da ist für mich das S ist ja so das. Naja, sag du, was das S ist, dann genau. Erklärt sich das vielleicht, warum es bei mir unten steht. Ich erkläre mal das S und du kannst dich dann ja um das Über-Ich kümmern. Ich glaube, das kriegst du hin. Mhm. Und zwar das S ist irgendetwas, was nicht bestimmbar ist. Es ist dieses Unbewusste in uns, was geprägt ist durch Triebe. Auf Triebe kommen wir noch. Das würde ich erstmal so stehen lassen wollen. Ja. Aber es sind irgendwelche Triebstrukturen. Man kann sich auch etwas der Triebe vorstellen. Es sind so etwas wie Instinkte. Es sind verdrängte Gegebenheiten, die passiert sind, denen wir nicht mehr, uns nicht mehr bewusst sind, die sind Bestandteil des S. Das S ist unabhängig von vom Altruismus, von gegenseitiger Absicht, also Reziprozität, von Moral. Es ist einfach ein Bestandteil in uns, ein rein egoistischer, der darauf ist oder darauf aus ist, ja, Lust zu gewinnen. Lust in dem Sinne, dass Unlust vermieden wird, einfach das, was uns Lust bereitet, angestrebt wird. Und dann, also wirklich auch dann Sachen, die uns Unlust bereiten, in dem Moment einfach negiert werden sollen. Mhm. Es ist irgendwie der älteste Teil unserer Seele. Also vielleicht auch, das kann man auch, erinnere mich daran, dass ich das nachher kritisiere, wenn die Kritik kommt. Ja. Dass es irgendwie der älteste Teil unserer Seele ist, dass es auch damit irgendwie... Jonah tippt. Ich schaue das wirklich auf. Dass, ja. Dass, oder so habe ich das zumindest verstanden, der erste Teil unserer Seele ist. Und das, weil es dieses Instinkthafte, dieses Tierische ist, und sich erst dann innerhalb der Kindheit ein Über-Ich konstruiert, hin dann zum Ich. Also. Okay, ja, eins zum anderen. Also, ja, aber gibt auch mehr, also kannst gerne nachher kritisieren, aber gibt auf jeden Fall für mich jetzt auch erstmal Sinn, weil so Triebe, meintest du ja auch gerade, genau, das macht das S viel aus, also sowas wie, ich will essen, ich will Sex haben, solche Sachen. Genau, es sind auch zumal, besonders im Anfang, diese latent Unbewussten. Ja. Aber das hast du ja auch quasi... Oder leiblich Unbewussten, ne? Dieses, ja. Was haben ja auch schon Babys. Genau, ja, Hunger, ein Baby will, Durst, will direkt Bewegung, ja, auch. Man will sich bewegen, man will explorieren, würde ich sagen, ist auch ein Trieb. Ja. Man will entdecken, vielleicht ist es auch ein Trieb. War mir noch nie über Gedanken gemacht. Da würde ich jetzt bei Kindern auf jeden Fall, also nach neueren Forschungen auf jeden Fall unter Freud, weiß ich das jetzt nicht genau. Da würde schon Sinn ergeben, weil das machen ja alle Kinder. Ja. Fangen ja an zu explorieren, also zu entdecken, zu untersuchen die Welt. Und dieses S hat einen hohen Einfluss auf unser Denken, unser Handeln, übersetzt einfach als dynamisch Unbewusste, latent Unbewusste, die ganzen Unbewusste, leiblich Unbewusste, deskriptiv Unbewusste, sind ja alles andere Begrifflichkeiten, die man aber da alle drunter fassen kann. Dieses S bestimmt uns in einer gewissen Weise und ist auch der uns nicht dazu veranlassen kann, dass wir Herr unserer eigenen Hause sind. Mhm. Und dann gibt es noch das Über-Ich, meintest du. Genau. Und das soll ich erklären versuchen zumindest, meinst du? Ja. Ja. Also ich würde es jetzt, es ist so die moralische Instanz in einem. Also dass man, ja, man hat bestimmte Regeln, man weiß, wie man sich, die hat man auch gelernt, würde ich jetzt sagen, zumindest damit kommst du vielleicht nicht, können wir später drüber diskutieren, aber kommst du vermutlich nicht mit direkt auf die Welt. Aber das ergibt sich, dass man bestimmte moralische Regeln hat. Du sollst nicht, man versucht nicht zu lügen, du sollst niemanden einfach so umbringen. Ja, solche Regel, Werte, Normen, vielleicht auch, ja, Vernunft in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch. Vernunft hängt sicherlich damit zusammen, wie sich so moralische Regeln bilden. Vernunft im Sinne von Kant absolut, weil dafür brauchst du ein Bewusstsein. Du musst wissen, wer du bist. Deswegen haben auch Tiere keine Vernunft. Kleiner Einschub. Kultur? Ja. Auch? Inwiefern? So wie du es gerade formuliert hast. Kultur im Sinne von Kulturerwartungen, Moral, ein Blick auf die Gesellschaft, Moral im Sinne von du sollst das und das tun, das Sollen ist kodifiziert in gewisse Regeln oder Gesetze. Ah, okay, also Kultur in dem Sinne, wie man sich untereinander benimmt, auch hauptsächlich dann vermutlich. Ganz genau, ja, absolut. Was ja? Normen. Was ja, Ja, okay. Was ja im Widerspruch steht, vielleicht. Ne? Also, wenn man sich bewusst macht, dass Feuer bewusst macht, wenn man, genau, wenn Feuer gesagt wird, es hat irgendwas Egoist, bleiben wir einfach mal bei egoistisch und amoralisch und gegenseitige Absicht ist total egal und jetzt auf einmal kommen wir mit Moral, Altruismus und gegenseitige Absicht ist total wichtig, dann steht das total im Gegenpart. Also wenn ich Hunger habe, kann ich nicht einfach zu irgendeinem Kleinkind gehen und da das Eis klauen. Also kann ich schon machen, aber das wäre halt sehr egoistisch und dann halt sehr nach diesem Lustprinzip vom Ess, weil ich halt einfach Hunger habe und einfach, ich will einfach dieses Schokoeis haben. Aber mein Über-Ich würde mir dann sagen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Versetz dich doch mal in die Lage des Kindes, das arme Kind, wie reagieren die Eltern, sowas macht man einfach nicht, wenn das jeder machen würde. Und so weiter, diese ganze Moralkeule quasi. Ganz genau, jetzt hast du gerade gesagt, das kann man auch bei Freud total gut kritisieren, finde ich, aber du hast gerade gesagt, dann sagt das Über-Ich irgendwie, das kann man nicht machen, das fühlt sich irgendwie nicht gut an oder so. Ja. Eine Bedingung dafür ist, und das gehört auch zum Über-Ich, nach Freud, eine Bedingung dafür ist, dass sich etwas nicht gut anfühlen kann, ist ja ein Gefühl. Und dann im Sinne von Gefühl von Mitleid zum Beispiel. Das gehört zum Über-Ich. Mhm. Das Gewissen. Schuldgefühle. Alles zum Über-Ich. Ja. Was nach Freud, ich sag's einfach jetzt schon mal, dann auch nicht als kleines Baby vorkommt. So habe ich das so verstanden. Der älteste Teil des Seelenlebens ist das S und wir kommen nicht mit einem Gewissen oder einem Mitleid und Schuldgefühlen auf die Welt. Das wird uns quasi erst eingeredet, weil wir sonst, ja, oder weil wir wissen, dass es sonst nicht funktioniert. Ne? Also wenn jetzt jeder nur nach seinem S leben würde, nur nach seinen Trieben, so würde die Welt nicht so funktionieren, wie wir sie gerne hätten. Und das wäre dann ein Erklärversuch dafür, dass man Schuldgefühle. Ich glaube auch eingeredet, aber ich glaube, das wären ja dann eher die Werte und die Norm. Ich glaube, ein Gefühl einzureden ist schwer, aber es wird sagen, es entwickelt sich erst in gewissen. Naja, aber hätte ich diese Norm und Werte nicht, dass ich diesem Kind gerade nicht das Eis lassen soll, dann hätte ich ja auch keine Gewissensbisse. Genau, aber unabhängig von Normen und Werten, die ja auch erst formuliert werden müssen, wenn einem Kleinkind anderthalb die Mutter vor Augen umgebracht wird, dann wird das Kind absolut Mitleid haben. Oder es wird schreien es gehen wir schon in andere Forschungen. Es gibt auf jeden Fall Forschungen, wo Kinder zum Beispiel ganz Kleinstkinder mit anderen Kindern ganz, ganz früh teilen und eine Form von Mitleid haben und dann Essen zum Beispiel abgeben. Und das würde sich dann nach Freud. Aber das sind ja auch keine super, super Kleinkinder mehr dann. Also ich kenne die Videos auch, wo da irgendwelche Experimente mit Kindern gemacht werden, wo die dann irgendwie Mitleid haben mit dem anderen Kind und dann teilen die da ihren Snickers. 8 Monate? 8 Monate? Echt? Aber Snickers, das sind die Werbungen von einer Kinderschule. Nee, also du weißt es nicht mehr, aber 8 Monate wirklich? Aber da könnte oder man ab ja, eins. Aber da könnte man ja auch sogar schon sagen, dass da auch, ey, ein Jahr, in so einem Jahr kann ja schon viel an Moral vermittelt werden von den Eltern. Ne? Genau, aber Moral vermitteln ist was anderes, als ein Moralgefühl zu haben oder ein Gefühl von Gewissen, was gut und was schlecht ist. Also Rousseau sagt zum Beispiel, der Mensch kommt als guter Mensch auf die Welt und nicht als egoistischer Mensch, wie es vielleicht Thomas Hobbes gesehen hat, jetzt andere Philosophen. Und wir haben in uns schon dieses Gefühl des Mitleids und der Moral oder ein Gefühl der Moral und von Gewissen, er spricht immer wieder von Gewissen und nur deswegen sind wir in der Lage, uns überhaupt über Moral zu unterhalten und diese zu formulieren, weil wir notwendigerweise dafür das Gefühl brauchen. Okay, sagt wer? Rousseau. Wir sind mal eben kurz gesprungen. Ja, ich dachte auch gerade, das ist jetzt schon wirklich ein großes Philosophie-Thema. Ja, was ist denn Sigmund Freuds? Ja, genau, wir brechen das mal eben da ab, weil da kann ich auf jeden Fall krass philosophieren drüber. Ja. Das wird noch kommen. Das Über-Ich ist erstmal das, was du gesagt hast, ein Gegenpol zum S. Aber würde er sagen, dass wir einfach so ein so ein Gewissen, schon mit so einem Gewissen auf die Welt kommen? Oder würde er sagen, wir sind als ungeschriebenes Blatt? Weißt du das? Das wäre interessant vielleicht für... Also als ungeschriebenes Blatt schon mal nicht. Nee, also jetzt das S hat er eh gesagt. Das, okay. Das ist quasi da. Okay, das habe ich verstanden. Aber bei dem Über-Ich würde er sagen, das entwickelt sich erst in den Jahren. Das entwickelt sich. So habe ich das verstanden, dass sich dieses Über-Ich erst entwickeln. Dass das S die erste Struktur unseres Handeln ist. Handeln im Sinne von Verhalten. Also instinkthaftes Tun. Okay, also wir haben S mit Betrieben und Lustprinzip und wir haben Über-Ich mit Moral und Regeln und Kultur miteinander. Genau. Und so sollte man sich verhalten. Und das Ich ist jetzt in der Mitte. Und okay. Das Ich ist dann dieses Bewusstsein. Und es ist zwischen diesen beiden Polen und ist in ständiger Konfrontation. Handle ich jetzt nach dem oder was entscheidet gerade über die Wichtigkeit? Ist das S wichtig? Und dann ist das S vielleicht wichtig, es kommt nach oben, will etwas. Wir sprechen jetzt einfach mal, es ist jetzt nicht so philosophisch, wenn man so spricht, aber das S will etwas. Und dann überlege ich, kann ich das jetzt überhaupt gerade durchsetzen, also dieses Lustempfinden gerade, oder kollidiert das beispielsweise mit Werten und Normen? Also mit dem Über-Ich. Genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Lust, Jona zu schlagen oder zu küssen und dann über beides gleichzeitig und jetzt kollidiert das auch vielleicht mit dem Über-Ich, weil ich sage, okay, dann kriege ich aber da und da Ärger und dann kann ich... Podcast-Folge wird sofort abgebrochen. Und dann kann ich das nicht ausüben. Ja. Das Lustprinzip, dann sublimiere ich zum Beispiel und nehme dann das Gefühl der Lust, was ich da hatte und kanalisiere es in etwas anderen und in dem Moment weiß ich jetzt von meiner Schokolade ab. Oh, okay. Also, okay. Also nochmal das zusammenzufassen, wir haben diese beiden Instanzen, Über-Ich und S, und die kollidieren öfters, nehme ich mal an, vermutlich jeden Tag, immer und immer wieder. Wenn ich denke, okay, ich trinke jetzt noch ein Bier, weil ich einfach Bock habe, noch ein Bier zu trinken, aber mein Über-Ich sagt mir, nee, du kannst jetzt nicht noch ein Bier, du wirst irgendwie, weiß nicht, das macht dich dick oder sowas, ist ja auch eine Moral, die wir haben, ne, wir wollen vielleicht persönlich einfach nicht dick werden, das kannst du jetzt nicht machen, so sagt dann mein Über-Ich, obwohl ich das vielleicht eigentlich will, so, und das kollidiert dann und das Ich, was quasi in der Mitte ist zwischen den beiden, vermittelt zwischen denen. So, und jetzt hast du aber auch noch sublimieren gerade gesagt. Das müsstest du nochmal erklären. Sublimieren im Sinne von, ich habe ein Lustempfinden und verschiebe es oder stecke dieses Lustempfinden woanders hinein. Also, ne, ich wollte gerade dich schlagen, das konnte ich nicht, das macht mich irgendwie dann sauer, keine Ahnung. Und ich habe immer noch diesen Drang nach Lust und dann beiße ich Schokolade in die Schokolade ab. In die Schokolade ein. Okay. Ja, das hat ja. Also Sigmund Freud hatte das ja immer bei ihm wird es immer so mit Sex verbunden, ne? Mhm. Er hat das immer sehr oft, sehr viele Dinge, die man tut, dann auf Sex zurückgeführt, dass das irgendwie ein Trieb ist, den man so nicht ausleben kann und so entsteht dann menschliche Kultur oder irgendwas. Ich fange an zu schreiben, ich fange an Filme zu drehen oder so, anstatt Sex zu haben. Genau, das war auch, oder ist ein Aspekt innerhalb seiner Kulturkritik, die ich vorhin erwähnt habe, dass er war zum Beispiel auch Verfechter davon, Sex vor der Ehe zu haben und kritisiert da die Kultur ganz stark, weil das S so eingeengt wird. Ja. Und die Sublimierungen dann total pathologisch irgendwann werden. Ich kann dann den Drang nicht ausüben, Sex vor der Ehe zu haben oder wie auch immer und dann mache ich das und das und das wird dann irgendwann zur Krankheit. Okay. Oder kann zur Krankheit werden. Ja. Deswegen glaube ich, dass der Text dir gefallen könnte. Okay. Genau, jetzt haben wir so noch die Frage natürlich, wie kann aus dem S ein Ich werden? Und das ist dann halt der therapeutische Akt. Das haben wir auch schon so ein bisschen erklärt. Also, dass wir versuchen, als Psychoanalytiker die Triebe zu verstehen, also das Unbewusste deutlich zu machen, das S deutlich zu machen, auch das Über-Ich deutlich zu machen, das ins Bewusstsein bringen und dann sich dem ja, dem Problem, wenn es eins vorherrscht, versuchen zu klären. Also es über ich. Ich, Unbewusste, Vorbewusste und das Bewusstsein. Das sind so die Sachen, die erstmal von Wichtigkeit sind, um so die Struktur der Seele zu verstehen. Also Seele dann auch im Sinne von wirklich fast schon von Dreiteilung. Also wir haben ja auch schon mal über Seele gesprochen. Und Trinität. Genau, da haben wir das gar nicht so erwähnt. Da haben wir auch oft von der Qualität, von der Bewusstseinsqualität gesprochen. Ja. Das ist für ihn erstmal gar nicht so wichtig. Für ihn ist erstmal diese Dreiteilung wichtig, was uns im Handeln motiviert oder auch in unserer Identität. Ist ja auch gut so, also ich finde das immer, das ist so das Tolle an Wissen generell, dass wenn man irgendwas weiß, wenn man bestimmte Begriffe für irgendwas hat, dass es dann einen auch erst bewusst wird, bestimmte Dinge, und wenn man weiß, okay, ich könnte jetzt theoretisch dieses Modell von Sigmund Freud nehmen und mein Handeln oder meine Seele dann so aufteilen, dass dann werden einen ja bestimmte Dinge auch erst, ja, werden dann erst wahrnehmbar, wenn man sowas dann weiß, wenn man weiß, genau, welche Begriffe man benutzen könnte. Das ist wie so ein Scheinwerfer dann, ja, der etwas deutlich machen kann. Ja, genau. Deutlich dann im Sinne von vielleicht so, dass die Theorie so etwas ist wie das Vorbewusste, was dann ins Bewusstsein vordrückt. Freudianisch gesprochen. Und das hast du eben jetzt auch schon etwas noch erwähnt, nämlich Lustprinzip und Realitätsprinzip. Die kommen jetzt nochmal hinzu. Und dann hört es auch erstmal auf mit diesen ganzen, und dann kommt noch die Triebtheorie. Aber das Lustprinzip und das Realitätsprinzip. Das Lustprinzip, es ist alles total ähnlich, aber das ist trotzdem eine Unterscheidung, ist da schon wichtig. Und zwar das Lustprinzip ist genau dieses Unlustvermeiden, dieses Lusterlangen, eine Herrschaft beispielsweise über anderen, eine Lust von Liebe, also solche Nähe spüren, wie auch immer. Und die gehören zum, oder sind ein Aspekt dieser Triebe, ja, oder dieses vom S oder vom Unbewussten, und die stehen dann im Konflikt mit dem Realitätsprinzip. Einmal mit dem, natürlich mit dem Über-Ich, aber hauptsächlich dann mit dem Realitätsprinzip, weil das Realitätsprinzip ist nämlich diese äußere Welt, die Norm, die Moral, die Gegebenheiten, die Gesetze, und das ist dann aber auch dem Ich in dem Moment bewusst. Und das Ich, das ist dann dieses Abwägen. Also, aber das sind schon alles Dinge von außen, ne? Also du hast ja auch gerade gesagt, Realitätsprinzip, hast du gerade gesagt, Moral, Gesetze, aber Moral und Gesetze, die von außen auf einen. Es ist schon die äußere, ne? Die äußere Welt. Über ich sind es ja auch Moral und Gesetze, aber Dinge, die man verinnerlicht hat, die in einem selber sind, oder nicht? Ja. Aber genau, das Über ich. Also es ist ja mein Über-Ich, es ist ja nicht dein Über-Ich. Nee, das ist klar, wobei das ja schon ähnlich konstruiert ist, weil wir ja in uns einer gleichen Gesellschaft gerade genau, befinden. Genau, es ist quasi beeinflusst von außen, ne? Aber es ist ja schon mein Über-Ich, aber dieses Realitätsprinzip sind quasi nochmal externe Faktoren, die auf einen zutreffen, oder? Das Realitätsprinzip ist erschaffen durch das Über-Ich und dem Ich. Also das ist auch dein Realitätsprinzip. Du weißt von den Normen und den Werten und du bist jetzt gerade in einem bewusstseinsfähigen Akt, nimmst etwas wahr, hast dann ein Lustempfinden und dann entscheidest du, kann ich das machen oder kann ich das nicht machen? Oder manchmal entscheidest du es auch nicht. Also du entscheidest oftmals nicht, aber das ist dann dieser innere Konflikt. Also die äußere Welt, und dann guckst du, ertrage ich jetzt diese Lust oder diese Unlust? Also gebe ich dem Lustprinzip nach oder entscheide ich mich jetzt nicht Lust zu empfinden und dem Realitätsprinzip zu folgen, weil ich vor etwas Angst habe, weil ich das nicht machen kann. Weil also wenn zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Kind, und ich will dieses fucking Schokoeis unbedingt immer noch haben, aber dann steht da auch noch ein Polizist daneben. Ja. Und das wäre quasi die Realität, die mich dann vermutlich dazu bringen würde, mein Lustprinzip, meine Lust zu unterdrücken in dem Moment. Genau, und dann grabe ich in die Tasche, sublimiere das und esse ein Stück Schokolade. Ja. Klau ein anderes Schokoeis irgendwo anders. Ja. Ja. Aber das sind dann so die Instanzen des Modells der Seele. Mhm. Und das haben wir jetzt eben ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Jonas sieht gerade meine Zettel. Ich dachte gerade so, ja, also Micha breitet hier immer die Zettel auf dem Tisch aus und gerade eben war der Tisch kurz leer mit allen Zetteln und ich dachte so, okay, ist vorbei jetzt, so anderthalb Stunden, okay, gut, und dann plötzlich drei neue Zettel auf dem Tisch, aber schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Triebtheorie, die kommt uns als nächstes. Wir haben die Triebe eben schon erwähnt, ja. Jetzt beschäftigen wir uns genauer mit den Trieben und mit dem Begriff dahinter. Mhm. Also wir haben ja geklärt, dass das Ich von psychischen Kräften irgendwie mitgesteuert wird. Psychische Kräfte im Sinne von dem S und diesem Unbewussten. Und dazu gehören die Triebe. Triebe auch im Sinne von biologischen Quellen. Also die hat jeder in der Regel. Okay. Also so etwas wie dem Libido, den Sexualtrieb, den Lebenstrieb, den Eros und den Todestrieb, den Thanatos. Den Todestrieb? Was ist denn der Todestrieb? Aggression. Aggression. Gewalt und Krieg. Okay, das hat Sigmund Freud gesagt. Naja, er war auch in der Welt, wo der Erste Weltkrieg kam und dann der Zweite. Und der ja, okay, ja, verständlich. Die anderen beiden, die kann man ja gut nachvollziehen, sehr einfach. Mit Überleben, natürlich wollen wir alle überleben. Aggression ist da vielleicht schon ein bisschen schwieriger, sich für einige zu versetzen. Genau, und das auch als vielleicht als Erklärungsmodell für die Kriege, dass das S sich da durchgesetzt hat. Ja. Würde ich, also könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ja. Und diese Triebe, es gibt noch mehr Triebe. Es müsste noch einen Arbeitstrieb geben. In neueren Modellen würde ich noch von Bindungstrieb sprechen. Hat aber Sigmund Freud gar nicht so gesehen. Und den hat er noch nicht. Arbeitstrieb auch nicht? Doch, den Arbeitstrieb. Das hat er ich glaube schon, aber den Bindungstrieb. Weißt du, wie aktuell das gerade noch ist? Mit dem Arbeitstrieb? Weil ich würde sagen, Arbeitstrieb. Arbeitstrieb im Sinne nicht von einer Arbeit, die ich irgendwie. Weiß nicht, mache, weil ich da hin muss. Ich gehe irgendwie zum Bäcker. Ich bin irgendwie Bäcker. Mhm. Sondern Arbeitstrieb im Sinne von. Dass man irgendwas machen will. Ja, dass man sich irgendwie selber verwirklichen will. Ja, so in dem Sinne. Selber verwirklichen. Vielleicht im Sinne von Erich Fromm. Also, dass du ein spontanes Handeln, was du vollfügst, um Resonanz zu erfahren. Also, ich bin irgendwie. Es Unterscheidung zwischen Bäcker, der ein Brot backt oder ganz viele Brote backt. Und die dann einfach rausgeschossen werden und beim Lidl sitzen und er das überhaupt da gar keine Resonanz für bekommt. Ja. Oder sich selber ein geiles Brot ausdenkt, das irgendwie dann auf seine Theke packt und da einen kreativen Prozess hatte und dann auch ein Feedback bekommt zu seiner Arbeit. Also Arbeit in dem Sinne von etwas tun. Arbeit im Sinne von, naja, also wir arbeiten jetzt auch. Ja. Das ist jetzt auch Arbeit. In dem Sinne. Okay. Ein kreatives, ein spontanes Schaffen, in dem wir, jetzt wird's marxistisch, nicht zur Ware werden. Mhm. Erich Fromm Folge irgendwann. Ja. Erich Fromm auch Psychoanalytiker. Ja. Genau. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen mal gucken, wo ich war. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Naja, es gab verschiedene, noch mehr als wir vorhin schon angenommen haben, verschiedene Arten von Trieben. Genau, und dann haben wir die Triebe, die Sexualtrieb, Lebenstrieb, beispielsweise ein Todestrieb. Und dann sowas wie diese Triebabfuhr ist dann die Umsetzung des Triebes in Verhalten, die dann als lustvoll erlebt werden, also diese Sublimierung. Ja? Okay. Und das triebhafte Verhalten führt aber auch zu Konfrontation in der Außenwelt. Also sowas wie, ich unterdrücke ganz oft meine Triebe, können zur Konfrontation führen. Also beispielsweise in Beziehungen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dass du die Triebe, dass du sie unterdrückst, kommt es zu Konfrontation. Ja, zum Beispiel Sexualtrieb. Wenn du den unterdrückst, ja. Ne, und dass du das aber nicht aussprichst, dass du darüber nicht... Okay, ja. Ja, klassisches Beispiel, glaube ich, ne? Wenn der eine Partner mehr Sex haben möchte als der andere und dann unterdrückt man das vielleicht, um den anderen zu gefallen, und dann kommt es zu langfristig dann vermutlich zu Problemen. Zum Beispiel, genau. Redet, ja. Oder Triebkonflikte, also dass, wenn ich dann die Triebabfuhr, keine Ahnung, ich habe irgendwie den Todestrieb und ich bin total aggressiv und Krieg, oder der Krieg ist mir dann, oder Krieg ist ein Resultat von aggressivem Verhalten, was ich vielleicht nicht direkt ausüben konnte als Hitler, sondern ich musste dafür dann das sublimieren und habe einfach mit der ganzen Welt einen Krieg geführt. Also der hatte sicherlich mehrere Psychosen. Ja. Auf jeden Fall. Also es führt einfach zu Konflikten. Und Triebe können dann auch, das spricht er jetzt mal sehr freudianisch gesprochen, in der Sublimierung von dem die Triebabfuhr dahin zu steuern, dass ich ein Lustobjekt schaffe. Die Triebe werden dahin abgeführt, dass ich die auf etwas anderes schiebe, und dieses andere Schieben wird ist dann hin zu dem neuen Objekt, und das ist dann das Lustobjekt. Nochmal langsam. Also du hast Triebe, die du eigentlich hast, aber die du unterdrückst. Genau, und dann sublimiere ich sie. Und also du kanalisierst sie in irgendetwas anderes hinein? Genau, also Triebe können verschoben werden, ja, auf ein anderes Lustobjekt. Das ist das Sublimieren dann im, genau, Prinzip, ne? Genau, das ist dann aber dieses Lustobjekt, ist nochmal ein Begriff auch von Freud. Okay, also die Schokolade, die du zum Beispiel vorhin gegessen hast, anstelle mir ins Gesicht zu schlagen, was du ja eigentlich gerne gemacht hättest aufgrund deines Todestriebs, Eros hieß es, ne? Nee, das andere. Thanatos. Eros ist Lebenstrieb. Genau, und die Schokolade, die du stattdessen isst, wäre das Liebesobjekt dann. Das Ersatzobjekt. Liebesobjekt? Lust. Lustobjekt. So. Genau, das Lustobjekt. Und wir alle haben Triebe und alle Menschen, ja, haben Triebe. Triebe gehören zur Natur des Menschen. Kann man nach Freud, würde ich schon so sagen, sind Teil der Natur. Nicht nur Menschen haben Tiere, nicht nur Menschen haben Triebe, freudianischer Versprecher, nicht nur Menschen haben Triebe, sondern auch Tiere haben Triebe, nur Menschen haben auch so etwas wie ein Realitätsprinzip und eine Sublimierung, und Sublimierung haben vielleicht sogar Tiere, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben Menschen ein Über-Ich. Ja. Das würde ich jetzt Tieren erstmal nicht zusprechen. Stand jetzt. Freudianisch gesprochen. Kann man sich vielleicht auch drüber... Nee, würde ich erstmal nicht zusprechen. Und jetzt ist es so, wenn wir auf die Kindheit blicken, dann gibt es verschiedene Triebschemata oder verschiedene Grundstrukturen des Handelns innerhalb der Kindheit. Erikson entwickelt das dann weiter, es geht dann auch über Piaget, der es nochmal ein bisschen anders sieht, aber die ähneln sich schon, wobei Piaget da vielleicht ein bisschen ausgenommen ist, für die Leute, die Ahnung von Pädagogik haben. Aber da kennst du dich jetzt auch ein bisschen aus, es ist nämlich die Triebschema oder die Phasen der Kindheit nach Freud. Ja, gibt's drei, soweit ich weiß. Genau. Weißt du noch, wie die heißen? Orale Phase, anale Phase und die genitale Phase. Okay, einen darfst du erklären. Welchen möchtest du? Ach, ich kann die alle nicht richtig erklären. Das ist schlecht. Ja, orale Phase ist so die erste Phase, 0 bis 3 Jahre ungefähr, würde ich sagen. Ich weiß, das ist gerade ganz altes Wissen aus meinem Schulunterricht noch von früher. Psychologie-LK hatte ich, wo das Kind einfach alles exploriert und in den Mund nimmt, hauptsächlich, deswegen orale Phase, und so mit den Sinnen sich die Welt erschließt. Das ist das, was ich dazu weiß. Ja, genau. Piaget spricht davon sensomotorischer Phase, also das Kind nimmt alles auf wie so ein Schwamm. Ja. Und es nimmt die Welt nicht nur mit den Sinnen wahr, sondern hauptsächlich mit dem Oralsinn, ja, also mit dem Geschmackssinn. Mhm. Das ist Hauptantrieb da. Also alles wird irgendwie aufgenommen und die ganzen Erfahrungen werden dadurch geteilt und das Kind fängt an, ja, zu explorieren, die Welt zu entdecken. In den ersten 2, 3 Lebensjahren, vielleicht auch 2. Und das ist dann Hauptbestandteil. Also alles wird irgendwie aufgenommen. Orale Phase. Mhm. Dann gehen wir in die anale Phase. die Begriffe sind klingen vielleicht auch erstmal ein bisschen verwirrend, aber wie gesagt, Freud war ein Begriffsschöpfer. Der hat sich das ausgedacht und manche sind gut und manche sind weniger gut. Wobei natürlich, ja, ich finde, für die Phasen hätte man andere kreative Begriffe wählen können. Okay. Also orale Phase, anale Phase und genitale Phase. Ja. Aber anale Phase ist? Genau. Die ist, dass wir oder dass das Kind sich zunächst einmal bewusst wird, dass es existiert, dass es ein Ich hat. Inwiefern? Oder was hat das mit anal zu tun? Erstmal ist es dafür wichtig, dass ich weiß, ich bin ich. Ich bin nicht eine Gestalt, so wie es vielleicht vorher war, oder ein Geschöpf, was eins zu eins ist mit der Mutter. Mhm. Ich lebe irgendwie im Mutterleib und wir sind irgendwie eine totale Symbiose. Wir sind eine Person. Nein, ich bin eine eigenständige Person. Wir leben in einer Diade. Also wir sind zwei. Ja. Das erkennt es an. Das führt zu Konflikten mit der Mutter. Ja. Nach 6 Monaten oder nach 8 Monaten. Wobei, das ist jetzt auch schon wieder, na, bei Freud später, das war jetzt gerade nach neueren Forschungen. Okay. Aber es, genau, es erkennt es an, dass es ein eigenständiges Wesen ist, es entwickelt ein Ich von sich selbst. Ich existiere, ich weiß, wer ich bin und, ich habe Macht, ich kann etwas ausüben, ich habe Kontrolle über mich, ich kann etwas beispielsweise ausscheiden, deswegen auch anale Phase, ich kann etwas produzieren, ich bin autonom. Führt auch oft zur Rebellion, aber es ist erstmal die Phase auch der Autonomie, so benennt sie Erik Erikson. Deswegen gibt es ja auch ganz, da gibt es ja dieses typische Verhalten von Kindern, dass die, wenn sie dann aufs Töpfchen gehen und da etwas ausscheiden, dass sie dann öfters damit zur Mutter rennen und ihr das zeigen. Gibt es ja dieses Verhalten, also habe ich zumindest gehört, gelesen, ich weiß nicht mehr. Und dann ist da wohl ein ganz großer Fehler von vielen Müttern, dass sie dann sagen, eklig oder sowas. Obwohl das ja quasi das Kind wirklich da stolz drauf ist, weil es dann genau das, was du gerade gesagt hast, in dem Moment merkt, ey, dass ich kann etwas erschöpfen, etwas schaffen. Ja. Also so hat es Sigmund Freud wohl zumindest gesehen. Genau, weil ja für ihn auch diese Phase der Kindheit total wichtig war. Und die dritte Phase und vielleicht auch die bekannteste Phase ist jetzt, bekannteste, weil gleich noch ein Begriff fällt, ja, ist die genitale Phase. Also ich werde mir bewusst, ich habe irgendwie ein Geschlecht. Es gibt, und das ist auch natürlich erstmal auch aus seiner Zeit gesprochen, es gibt so etwas wie männlich-weiblich und wir unterscheiden uns und wir sind uns da nicht gleich. Also wir haben einfach verschiedene Geschlechtsorgane und die Unterschiede werden einfach für das Kind sichtbar, in dem Sinn, dass es, es für ihn langsam von Wichtigkeit kommt und es ja auch vorher schon bewusst geworden ist, dass es irgendwie existiert. Und dann kommt das bekannte, der Oedipus-Komplex. Der Oedipus-Komplex gehört absolut zur genitalen Phase. Das Kind entdeckt nämlich, dass es irgendwie durch Sex entstanden ist. Die Eltern haben da irgendwas, was ich nicht haben kann. Und es entsteht so etwas wie ein Neid. Also die Eltern haben was Exklusives, an dem das Kind jetzt erstmal aber nicht rankommt. Und es will irgendwie mitmachen, aber es kann nicht. Und die kleinen Knaben oder Jungen werden dann total eifersüchtig auf den Papi und die kleinen Töchterchens werden auf die Mama eifersüchtig und wollen da irgendwie mitmachen und begehren dann das jeweilig gegengeschlechtliche Elternteil. Ja, also der Junge, die Mutter und das Mädchen, den Vater. Genau, und das ist warum? Also, wieso einfach aus Neid dann oder wie? Weil das scheint ja so etwas, zumindest hat es Sigmund und Freud anscheinend so gesagt, was sehr Universelles zu sein, wenn das eine Phase ist, wo jeder durchgeht. Genau, es ist eine Phase, weil die Kinder wollen explorieren. Die Kinder wollen alles miterleben. Die wollen die Welt erkennen und sie sehen da etwas, was sie nicht dürfen. Ja. Wo sie nicht dran teilnehmen können, was aber essentiell wichtig ist für sie, weil, oder es ist einfach essentiell wichtig, weil sie bemerken, daraus ist Leben entstanden, daraus bin ich entstanden. Es ist doch total wichtig für mich. Es ist etwas, aus dem ich entstanden bin und ich darf daran nicht teilnehmen. Und dann kommt dieser Konflikt zustande. Und das kann auch als ja, ist dann eine Kränkung für das Kind. Ja. Und man kann sich dann vielleicht als Junge zum Beispiel in den Vater vielleicht auch hinein identifizieren und das dann vielleicht sublimieren. Mhm. Das ist natürlich jetzt krass schon so. Ist das so wäre das sublimieren, wenn ich jetzt das Mädchen bin und ich identifiziere mich dann mit, nee, dann würde ich mich mit der Mutter identifizieren, ne? Mhm. So. Damit ich quasi so, ja, damit ich so Sex haben kann mit meinem Vater. Genau, richtig? Sex ja aber auch in dem Sinne, wie es dann das Kind versteht, ne? Ja, also ja, klar. Als etwas, ja, wo wir draus entstanden werden. Das sind jetzt keine krassen Lust, nee, bla und irgendwelche SM, whatever Sachen am Start, sondern ja, das ist dann einfach ein in die Elternteil hineinversetzen oder, ja, identifizieren, um damit, ja, diese Kränkung oder diese, ja, Krise, da spricht Erikson auch immer wieder davon, also ich finde Erikson da eigentlich interessanter, ja, er spricht dann immer wieder von Krise und wie ich dann mit dieser Krise umgehe, das entscheidet dann, inwiefern ich den Ödipus-Komplex überstanden habe oder auch nicht. Oder er ins Unbewusste vordringt und mein Ich und über oder mein Ich weiterhin immer beeinflusst. Ja. Also wir haben die vier Phasen gehabt: anale Phase, orale Phase, genitale Phase. Das waren drei Phasen und ja, deine Frage? Ich frage mich gerade, weil wir haben ja auch vorhin schon über die, also wir haben jetzt diese Phasen einmal kennengelernt und vorhin haben wir ja schon so ein bisschen über Psychoanalyse geredet und dass man dann Konflikte, Probleme, die einem unbewusst sind, hochholt in dieser Therapie, ne, was es ja eigentlich ist, ist ja eine Therapieform, und die dann verarbeitet oder in die bewusst werden und man sie so verarbeitet. Das ist ja oft schon ein wichtiger Teil, dass man es einfach versteht. Das hilft einem ja schon oft ganz viel dabei. Aber weißt du, wie das ist, wenn jetzt zum Beispiel ich diesen Ödipus-Komplex haben sollte und das dann in der Therapie vielleicht auch rauskommt und das aufarbeite? Ja, also was ist dann das Aufarbeiten? Ist es schon einfach nur dieses Verstehen? Ah, okay, ich weiß, das ist es vielleicht, was mich irgendwie bedrückt hat, was ich irgendwie verdrängt habe, dass ich das irgendwie nie überwinden konnte. Ist das schon das Aufarbeiten? Weißt du, was ich meine? Das gehört auf jeden Fall zum Aufarbeiten dazu. Es ist das Verstehen, das ist das, die Erklärungsnot dahinter, das Verstehen von Motiven, von Wünschen, von Erwartungen. Es ist das bewusst werden von dann gewissen Situationen, ach, deswegen habe ich vielleicht so und so gehandelt, und es ist dann ein gewisser Ausgangspunkt. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil das auch etwas mit Übertragung und Gegenübertragung zu tun hat. Denn, also bei der Psychoanalyse, nochmal kurz erwähnt, ist eine Therapieform, das hast du ja schon gesagt, da kann man unterscheiden zwischen Psychotherapeut und Psychoanalytiker, und die Psychoanalytiker versuchen genau das Unbewusste und Vorbewusste ins Bewusstsein zu rücken, zu reflektieren, erfahrbar zu machen, um dann Verhaltensänderungen, Eigenschaftsänderungen, Motivationsänderungen, also diese Pathologien damit zu beseitigen. Ja. Und das geschieht durch die Analyse von beispielsweise unbewussten Strukturen, die dann nach vorne gegriffen werden. Also weil du mich gerade fragtest, wie so etwas geschehen kann. Und eben nochmal ganz kurz gesagt, also wir hatten ja die Triebtheorie, und das war der Sexualtrieb, der Todestrieb und der Liebestrieb. Ja. Das was noch einmal für die Zuhörer das alles haben. Also Bewusstsein, Unbewusstsein, Vorbewusstsein, ich erst über ich, dann die Phasen in der Kindheit und dann die ganze Triebtheorie. Und das hat alles irgendwas mit Freud zu tun. Ja. Okay. Jetzt ist es so, du hast eine Pathologie, bist krank. Psychose. Du hast eine Psychose. Ja. Und du gehst jetzt zum Psychoanalytiker. Und da als letzten großen Aufhänger für heute geht es jetzt um Übertragung und Gegenübertragung. Hast du davon schon mal etwas gehört? Nee, das ist mir tatsächlich komplett neu, mehr oder weniger. Das müsstest du erklären. Okay, also Übertragung ist erstmal etwas, was bei dem Patienten beginnt. Ja. Und die Gegenübertragung ist das, was der Therapeut damit macht. Okay. Okay. Ja. Bei der Übertragung ist es das, dass es wie so ein Transfer ist von etwas, was schon mal geschehen ist. Also ein Wiedererleben von einer zwischenmenschlichen Szene. Also die sprechen dann auch wirklich von Szenen, da wo ich beim Institut war. Okay. Und das wird dann irgendwie eingeordnet in einen gewissen Rahmen, was irgendwie meistens auch irgendwie in der Kindheit war. Und das hat dann gewisse Gefühle, gewisse Affekte, die dann nochmal wieder durchlebt werden. Und daraus werden dann Szenen übertragen, also sie werden wiedererlebt, durch Sachen, die erzählt werden, durch gewisse Träume. Also das ist erstmal so als Grundprinzip. Und diese Situation können dann einmal objektiv eine gewisse Funktion haben und subjektiv oder objektiv und subjektiv bewertet werden, vielleicht besser. Und zwar ist es einmal subjektiv so, dass gewisse Verhalten oder gewisse Funktionen, wie du handelst oder wie du denkst oder wie du fühlst, total wichtig für dich sind, total überlebenswichtig für dich sind, dass du, weil du ein Trauma hattest und deine Eltern gestorben sind, dass du vielleicht immer noch deine Eltern bei dir siehst, oder dass du, wenn du deine Frau dich verlassen hat und irgendwie deine Familie und dein Haus, dass du aber stets in deiner Realität davon ausgehst, dass sie aber bald wiederkommt. Und das ist auch für dich ist auch für dich Realität, dass sie wiederkommt. Und dann denken vielleicht Außenstehende so, nee, das ist vorbei, die wird nicht wiederkommen, vielleicht ist sie auch sogar gestorben. Aber für dich ist das Realität und total überlebenswichtig. Und das ist die Funktion, also diese subjektive Funktion dahinter, hinter gewissen Szenen, erst einmal. Die werden dann gleich übertragen. Wir gehen dann gleich nochmal einen Schritt zurück. Ja, ja. Und die, also das ist die Bewertung davon. Aber diese Szenen sind auch dann, ist dieses pathologisch-psychotische dann? Genau, sind pathologisch und entstehen durch das soziale Handeln. Also sind nicht unabhängig von dir, sondern in der Regel zwischen mindestens zwei Personen. Okay. Und die sind auch unbewusst. Also das ist eigentlich nochmal so eine Beschreibung auch von diesem Unbewussten, welche Funktion dahinter steckt. Okay? Ja. Oder wie man sie bewerten kann. Und man kann sie nämlich auch bewerten als etwas Dysfunktionales, eine Störung. Etwas, die dich im Leben total einschränkt. Das ist dann das, was der Therapeut damit macht. Ist das das Objektive? Nein. Das ist das Objektive. Das ist das Objektive. Das ist so, weil du eben meintest, es gibt Subjektive. Und genau. Das erste war das Subjektive und das zweite eben war das Objektive. Also objektiv im Sinne von dysfunktional und Störung, die Bewertung von einer Psychose. Subjektiv. So, also das sagt der Therapeut. Genau. Der bewertet es objektiv als, das schränkt dich irgendwie im Leben ein. Ja. Du hast nicht die gleiche Lebensqualität wie jemand, der das nicht hat. Und subjektiv bewertest du selber, aber diese Szenen, was quasi deine Lebensrealität gerade ist in bestimmten Situationen dann, ne? Genau. Also, ja, und die bewertest du selber subjektiv, aber als, als richtig und auch real, bei so Psychosen, sind ja eigentlich nicht real, wenn man das jetzt als Beispiel. Ja, genau. Ne? Aber man selber bewertet sie als real. Genau, das sind auch immer noch erstmal Prinzipien des Unbewussten. Die werden gleich, oder die unbewussten Szenen, die sich mir abgespielt haben, werden auf andere Szenen oder Sachen im Leben übertragen. Du hast wieder das gleiche Beispiel, du überträgst schlechte Erfahrungen mit deinen Eltern, was um Beziehung geht, auf andere Situationen in Beziehung. Okay, aber warte, also das, was dir Schlechtes passiert ist in der Beziehung mit deinen Eltern, das wäre eine Szene. Mhm. Das würde man als eine Szene beschreiben. Ja, eine Situation, eine Szene, ja. Die verdrängt wird oder die dann ins Unbewusste ist, was und dann nie verarbeitet, was quasi diese Psychose auslöst. Richtig? Genau, kann eine Psychose auslösen. Aber jetzt in diesem Fall. Okay. So. Und das äußert sich dann auch in neueren, aktuelleren Szenen, zum Beispiel in der Beziehung, äußert sich das auch. Genau, das ist quasi eine, also das was jetzt gerade in meiner Beziehung denn zum Beispiel passiert, was schlecht läuft, ist eigentlich nur eine Übertragung von dem, was früher mal schlecht lief in der Beziehung mit deinen Eltern dann zum Beispiel. Ganz genau. Okay. Das ist ein Wiedererleben. Aber, und warum? Punkt. Warum? Woher kommt das? Also erst einmal ist es, dass du auch gerade gesagt hast, aus das aktuell Erlebte dann Rückschlüsse auf das Vergangene schließen kann, mhm, und dadurch der Therapeut sich dem Unbewussten nähern kann. Weil es kann ja auch erst mal bewusst sein, dann vielleicht vorbewusst, und er versucht sich dann dadurch den Unbewussten zu nähern und das zu reflektieren, das zu analysieren, mhm, und das den Patienten beispielsweise deutlich zu machen, dass das ein Ursprung sein kann, dass er vielleicht was dann in dem Prozess des Erkennens kommt, nicht schuld an dem Ganzen ist, sondern dass das in der Interaktion mit den Eltern war, dass da diese Schwierigkeiten herkommen, dass man irgendwie Angst hat, sich länger in einer Beziehung vielleicht länger als 5 Stunden nicht zu sehen oder so einen Kontrollwahn hat, weil die Mutter einen immer kontrolliert hat und einen das total eingeengt hat und man das damals nicht bewältigen konnte, sondern diese Krise sich so ausgeübt hat, dass sie verdrängt wurde und das immer noch in einem mitschwingt. Man ist nicht Herr seines eigenes Hauses. Es schwingt immer noch mit, dieser Kontrollwahn, Angst, diese Angst, genau. Und das versucht sich dann der Therapeut, weil der Patient diese Situation immer auf andere überträgt, sich langsam Rückschlüsse von den verschiedenen Übertragungen auf die Ursache. Auf eine Ursache, genau, zu vollziehen. Und er bewertet dann auch nicht die Situation. Natürlich kann er sagen, objektiv, irgendwie für ihn ist das eine Dysfunktionalität, aber das würde er so nicht aussprechen. Und er versucht, diesen Prozess zu verstehen. Also es ist wirklich ein Verstehensprozess, aus aktuell erlebten Rückschlüsse auf das Vergangene zu schließen. Okay, das ist Übertragung. Genau. Okay. Und die werden dann, die sind auch, ja, als Stichwort kann man auch schon sagen, sozial konstruiert. Also Konstruktivismus ist da schon auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um, jetzt für die es kennen, für die anderen okay, aber es ist schon auch ein Aspekt, der, den man zuvor erzählen kann. Inwiefern jetzt sozial konstruiert? Weil es rein subjektiv ist. Oder es ist sehr subjektiv, wie du etwas erlebt hast, wie ich es bewerte auch. Ja, damals, genau. Und du als Patient hast keinen direkten Zugang und der Therapeut versucht sich über die Übertragungen, die du vollführst in gewissen Situationen, vielleicht kommen wir auch noch dahin, dass du diese Übertragung auf den Therapeuten vielleicht steckst, sich dem Problem zu nähern. Jetzt ist es so, dass es einmal positive und einmal negative Übertragungen gibt. Das muss nicht immer alles schlimm sein. Ja. Wir brauchen auch Übertragungen, um uns in unserem Alltag zurechtzufinden. Wir müssen schon mal gewisse Situationen erlebt zu haben, um zu wissen, wie wir in ähnlichen Situationen handeln. Genau, also muss ja nicht Angst sein, die immer mitschwingt, kann ja auch Selbstbewusstsein sein, ne? Was immer mitschwingt, wenn ich irgendwie schon früh als Kind, ermutigt wurde, möglichst, auf die Bühne zu gehen oder so und mich zu zeigen und offen zu sein und selbstbewusst zu sein, und dann habe ich das gelernt und dann schwingt das vielleicht auch in zukünftigen Situationen mit, weil das dann übertragen wird von den alten Situationen. Das wäre eine Übertragung von etwas Unbewussten, vielleicht ist auch eine Übertragung von etwas Bewussten oder Vorbewussten, so etwas wie, dass ich weiß, wie man sich im Straßenverkehr, dass ich schon mal über die rote Ampel gelaufen bin und über die nächste rote übertrage ich eine Situation und weiß ungefähr, was passieren kann und auch nicht passieren kann. Also das weiß ich jetzt nicht, aber das wäre nichts Unbewusstes, aber das würde, glaube ich, dem Konzept auch schon nicht widersprechen. Und das ist eine, und das wäre eine positive Übertragung? Genau, also positive Übertragungen sind irgendwie etwas Wohlwollendes, etwas, was vielleicht mit Liebe zu tun hat, mit Sympathie, mit was einen subjektiv erstmal gut tut. Okay. Und negative Übertragungen sind so etwas wie Rachegelüste, Feindseligkeit, Misstrauen, Enttäuschung, Wut, Aggression, die Sachen, die man dann erlebt hat, oder die werden dann immer weitergetragen und übertragen. Da gibt es einmal die positiven Übertragungen in meinem Leben und einmal die negativen Übertragungen, von denen wir alle nicht frei sind. Wir haben beide alles, oder? Ja. Beides. Brauchen wir auch. Also ist ja nicht immer alles gut und nicht immer alles schlecht und wir übertragen gewisse Situationen immer weiter. Mhm. Auch ist ja auch ein Schutzfaktor, ne? Ein Abwehrmechanismus, würde Freud vielleicht sagen. Auch so, so negative Übertragung. Also wenn ich jetzt schlechte Erfahrungen gemacht habe und aus irgendeinem Grund in eine gewisse Angst entwickelt habe, dann hat die ja auch, also hat es ja eine Funktion, dass ich ja, weil ich halt denke, sowas könnte mir nochmal passieren, irgendwas was Schlimmes, dass ich das dann so versuche zu vermeiden, was ja auch eigentlich nicht, also ist ja logisch. Mhm. Ist ja auch nicht schlecht. Genau. Da schwingt auch sowas mit wie diese Abwehrmechanismen der Verdrängung, die dann auch ganz schnell kommen können bei negativen Übertragungen. Oder auch bei bei positiven auch, würde ich auch sagen. Also, dass du einfach gewisse Situationen dann verdrängt hast und dann immer weiterhin negativ überträgst, aber der Ausgangspunkt eine Verdrängung eigentlich ist. Okay, ja. Na, also du hast eine gewisse, ja, habe ich auch schon erzählt. Ja. Und jetzt können die Übertragungen, nehmen wir nochmal die Beziehung oder das Gefühl, auch nimm einfach mal so ein wohlwollendes Gefühl, so eine Sympathie. Und die überträgst du jetzt als Positivübertragungen, als Patient, auf deinen Therapeuten, weil das einfach mal der erste Mensch ist, der dir verdammt nochmal zuhört. Der versucht dich zu verstehen, der dich nicht bewertet, der dich wertschätzt, der dich akzeptiert, der dich anerkennt und der für dich da ist und sich wirklich Zeit nimmt und du entwickelst eine Sympathie zu ihm, ein Wohlwollen und überträgst dann dieses Gefühl auf ihn, was du vielleicht schon mal irgendwo erlebt hast. Also über eine Übertragung findet statt oder du projizierst gewisse, was ja auch total Sinn macht, machen wir auch ständig, gewisse Attribute in den Therapeuten hin oder ganz dahin, dass man vielleicht auch sogar sagt, na, ich habe mich in dich verliebt. Wo es dann irgendwann vielleicht auch schon schwieriger wird, weil das einfach... Das ist ein Ding, ne? Oder? Also, dass sich Klienten in den Therapeuten oder die Therapeutin verlieben. Genau, ne? das kann schon oft vorkommen, ja. Okay. Das ist ein Abstinenzverbot, dass man das auch nicht darf. Ja. Gibt es aber auch Tricks, das natürlich zu umgehen. Vom Therapeuten, ja. Die Liebe zu umgehen, dass es gar nicht erst dazu kommt? Oder man das Abstinenzverbot zu umgehen, meinst genau. du? Genau. Ah, okay. Also man könnte natürlich, was auch gemacht wird, also jetzt nicht super oft, aber es wird auch schon gemacht, das weiß ich von Therapeuten, ja. Wobei die sagen, dass das keine Grundlage für eine gesunde Beziehung sein kann, weil der Ausgangspunkt dieser Beziehung total asymmetrisch ist, weil der Therapeut sehr viel über die Klientin oder die Patientin weiß, aber die Patientin ja nichts über den Therapeuten eigentlich. Ja. Und sie verliebt sich in irgendeine Entität, die kennt ihn gar nicht. Ja. Deswegen kann das keine gutes Fundament sein, aber eine Methode, das zu umgehen. Ich muss gerade meine Freundin denken. Grüße gehen raus. Aber ich werde es natürlich nicht umgehen. Wäre natürlich, dass du die Therapie abbrichst. Und weil die Beziehung oder die Liebe so stark sein kann, dass du dann ein Jahr wartest vielleicht, ungefähr ein Jahr, und dann mit der Person, ja, kannst du eine Beziehung eingehen, dann bist du rechtlich total safe. Ja, das ist wirklich ein rechtliches Ding, ja, auch. Das wäre dann rechtlich. Also du verlierst deine Approbation, wenn du Macht ausübst, mit dem, weiß ich nicht, ins Bett zu gehen aber oder eine Beziehung führst. Warum gibt es jetzt so eine positive Übertragung von Erfahrungen, die man vorher, die der Klient dann, der Therapierende vorher gemacht hat, irgendwelche positiven Erfahrungen, warum werden die übertragen auf den Therapeuten? Einfach, weil der Therapeut so nett ist und zuhört? Weil er Therapeut nett ist, weil er zuhört und weil sie sich ja gerade durch gewisse Fragestellungen, durch diese Situation, durch dem Setting, mit dem ja auch auseinandersetzt und dann überträgt, also das kann auch total andersrum sein, sie kann auch total feindselig, rachsüchtig und enttäuscht werden von den Therapeuten. Das ist eine gleiche Übertragung. Sie setzt sich, vielleicht haben sie sich über einen Traum unterhalten, ist dann in gewissen Szenen wieder verhaftet und überträgt die dann oder die Gefühle davon auf den Therapeuten. Okay, aber es gibt's auch mit der negativen Übertragung auf den Therapeuten. Ganz genau. Und die Gegenübertragung vom Therapeuten ist jetzt die Resonanz, also die Reaktion auf die Übertragung. Also wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich da drauf? Und inwiefern beeinflusst dann das meine Analyse und meine Fragen, wenn es darum geht, die Krankheiten zu verstehen? Und da gibt es einmal das Konkordante und das Komplementäre. Das Komplementäre wäre so etwas wie ein Schuldgefühl, was entstehen kann. Also dass man sich dann total beispielsweise verpflichtet fühlt dem Patienten gegenüber. Wenn ein Patient zum Beispiel in totaler Not ist und seinen Therapeuten gerade braucht und ihn dann schlechte Zurede, weil der Therapeut jetzt einfach mal für 2 Wochen Urlaub macht und irgendwie in Japan im neuen Mario Disneyland abhängt. Und dann redet der Patient ein, dass so ein schlechtes Gefühl ein, weil ein, weiß ich nicht, er ihn ist auch de facto einfach dann schlecht geht und er will nicht diese, er braucht gerade diese Therapie, sonst, weiß ich nicht, sind auch Selbstmordgedanken da und dann ist einmal dieses Gefühl von Verpflichten und von Schuldgefühl. Und das Konkordante hingegen. Warte, das war jetzt was nochmal? Das Komplementäre. Das war das Komplementär. Warum Komplementär? Also Komplementär heißt ja gegenüberstehend irgendwie. Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt aber nicht. Was ist denn auch dann, okay, das, okay, aber auch was ist da seine, also Gegenübertragung meintest du ja gerade, ist genau, das, ne? Also wie verhält sich der Therapeut auf eine bestimmte Übertragung, aber nicht nur Verhalten, sondern auch erstmal, wie er darüber denkt. Mhm. Aber was war denn jetzt in dem Beispiel, dass es ihm egal ist oder dass er einen Schritt zurückgeht, dass er das nicht an sich ranlässt oder was war jetzt da? Dass dann Schuldgefühle aufkommen und er sich verpflichtet fühlt, dass er beim Klienten bleibt und vielleicht dann sogar tatsächlich bleibt und das zur Handlung wird, aber unabhängig der Handlung, dass dieses Gefühl aufkommt. Wirklich, und er hat dann auch wirklich richtige Schuldgefühle. Okay, das ist eine Gegenübertragung. Genau. Und dann wäre die andere, dass du ein intensives Erleben und Verstehen von der Gefühlsreaktion des Klienten hast, verstehst, was gerade passiert, und du nimmst die Perspektive wahr, projizierst sie auch auf ähnliche Gefühle, die du hattest, lässt sie aber nicht ran an dein eigenes Ich. Es ist einfach nur ein Verstehen der Gefühlsreaktion, ein intensives Nacherleben oder Miterleben, aber du bewertest es so ein bisschen aus einer Meta-Vogel-objektiven Perspektive und dir ist erstmal auch einmal bewusst, was das mit mir macht. Also, dass ich dann auch vielleicht Schuldgefühle bekommen kann, was das bedeutet, dass du dir also eine totale Reflexion über diese Übertragung und Gegenübertragung, die auch in der Ausbildung durch eigene Therapien, also du wirst auch therapiert und durch selber therapieren, super lange dauert, weil es einfach auch dann durch so etwas wie eine hohe Form von Achtsamkeit, eine hohe Form von Reflexion, vom Assoziieren und vom, vom Vordringen von diesen ganzen Gefühlserlebnissen ist. Was du aber aus so einer Metaperspektive erstmal hast, eine Reflexion darüber. Es ist schon das Hineinversetzen dann, oder? Genau, mit ähnlichen Gefühlen abgleichen, aber es ist nicht dieses, ich fühle mich dann verpflichtet, etwas zu machen, sondern es ist einfach dieses Bewusstwerden, dass das alles mit einhergeht, mit diesen ganzen Gefühlen. Und das ist welche Art von Gegenübertragung? Das andere wäre komplementär. Konkordant. Und das wäre auch die, also es klingt jetzt für mich erstmal nach der gesünderen. Genau, das ist die, ne? Die der Therapeut anstrebt und die ihn auch in die Lage versetzt, Situation nachzuempfinden. Ganz oft wird ja auch gesagt, naja, du hast das noch nicht erlebt, du kannst gar nicht empfinden wie ich. Man würde ein Psychoanalytiker sagen wahrscheinlich, ja, ich habe es nicht erlebt, ja, ich kann es nicht genau gleich nachempfinden wie du. Kleiner Cut, das kann auch kein Mensch so wirklich genau gleich nachempfinden, aber ich kann das intensive Erleben von deinen Gefühlen versuchen zu verstehen, deine Reaktion aufzunehmen und mit Gefühlen, beispielsweise ein Gefühl von Angst, die eine Person hatte in einer gewissen Situation, die Situation habe ich noch nie erlebt, aber ich hatte auch schon mal Angst und das versuche ich dann abzugleichen und mich dazu nähern und dann kann ich das auch schon sehr, sehr, sehr gut nachempfinden. Ich würde sagen, man kann einfach sehr viele Gefühle sehr, sehr gut nachempfinden schon. Und manchmal sogar, manchmal sogar besser, weil man nicht so gefangen ist in gewissen, wenn man beispielsweise ein Kind stirbt, dann denkt man ja fast dann auch ganz schnell nur an seine Erfahrungen und geht dann gar nicht mehr so richtig und gleicht das dann gar nicht mehr so richtig ab, sondern bleibt dann bei dem, was man erlebt hat selber und dann muss man auch, dann ist die Gefahr, dass man gar nicht mehr reflektiert, wie ist gerade wirklich der andere gerade erlebt. Und dann gehen Sachen auch verloren, wenn man so ein bisschen so einen starren Blick hat, sondern nicht mehr den Blick von ganz oben. Wobei es natürlich auch helfen kann, wenn man gewisse, man sollte auch schon was erlebt haben. Ja, das stimmt, damit sprichst du eigentlich eine relativ aktuelle gesellschaftliche Debatte auch an, weil das ist ja im Prinzip auch das, was, also wenn man jetzt so guckt in Richtung Diskriminierung und Rassismus Problem, die es so auf der Welt gibt, da gibt es ja auch viele Leute, die Rassismus erfahren haben, die dann sagen, du kannst das als, also du als weißer Cis-Mann kannst das vielleicht gar nicht so, kannst es gar nicht nachempfinden, du hast überhaupt gar nicht das Recht, überhaupt über Rassismus zu referieren in irgendeiner Art und Weise. Da gibt's ja diese Meinung, mit der ich auch immer, oder weiß nicht, also ich auch immer ein bisschen hader, weil dann das, was du gerade gesagt hast, man sich ja schon, ich kann mich natürlich nicht eins zu eins hineinversetzen, wie es ist, alltäglich rassistische Erfahrungen an den Kopf geworfen zu bekommen, irgendwie, wenn du dir willst einfach nur irgendwas im Süßigkeitenladen kaufen, aber kriegst irgendeinen dummen Spruch oder sowas drauf geballert. Das kann ich natürlich, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, aber ich kann mich natürlich trotzdem auf eine Art hineinversetzen, wie es ist, wenn Leute in eine negative Art und Weise mit einem umgehen. Also da kann man ja schon eine Abstraktionsebene anführen. Aber ja, das ist halt auch eine aktuelle Debatte quasi, ne? Ja, absolut. Man kann sowieso die Psychoanalyse recht gut auf Aktuelles oder auf, man kann sie weiterdenken. Man kann sie auf Aktuelles denken. Das ist genau das, was du gesagt hast, diesen Scheinwerfer auch vorhin oder was ich gesagt habe. Ja. Auf gewisse Situationen. Da hat man dieses Instanzenmodell und die ganzen Prinzipien, die dahinter stehen. Und dann kann man das, findet man auch Beispiele aus dem Alltag, jetzt haben wir ja eben darüber geredet, einmal über dieses Abstinenzverbot. Das ist das, dass man keine Liebesbeziehung oder keine Beziehung zum Therapeuten oder dass der Therapeut keine zum Klienten eingehen darf. Was ja aber auch oftmals ein großer Konflikt sein kann oder total schwierig für einen Therapeuten, weil es fühlt sich einfach auch verdammt gut an, wenn man irgendwie begehrt wird. Wenn man irgendwie Komplimente bekommt. Das hat der Therapeut, bei dem ich da war, auch erzählt, dass ihn das er meinte, in jungen Jahren war das schon schwer. So, jetzt ist er alt und klapprig, jetzt sieht er scheiße aus. Professor für Rechtswissenschaft, der Magger, der Mann. Wenn Sie das gerade hören, weil ich mich bei ihm bewerbe, tut mir leid. Aber das ist total sympathisch. Und echt auch richtig gut aussehend auch, immer noch. Immer noch. Und er meint auch, dass es total schwer ist, auf diese Angebote und diese Verführung nicht einzugehen und sich dann bewusst zu machen, was da gerade passiert und dann nicht in dieses Komplementäre einzugehen, sondern zu reflektieren und auch in welcher Position man da gerade ist, also welches wie viel Macht man auch ausübt eigentlich auf den Klienten, weil der erzählt so viel von sich, er gibt alles preis, du sagst ja auch nichts, er redet über ins Teamstes, also auch wirklich, er hat auch nochmal hervorgehoben, dass auch viel einfach auch über Sex und sowas gesprochen wird, was einfach sonst auch keinen Ausdruck findet. Und was für eine Macht er eigentlich vom Wissen da gerade hat, wie viel er über die Person weiß und wie abhängig auch die Person sich dann ja auch schon von ihren Therapeuten auch macht. Du bist ja auch der als Therapeut dann, der hauptsächlich das Gespräch steuert, nehme ich mal an. Also zumindest in gewisse Bahnen lenkt, ne? Ich denke mal, der Klient oder die Klientin wird mehr reden, aber du steuerst es ja schon. Es ist schon so ein Machtgefälle, ja, was da herrscht. Ganz genau. Und jetzt nähern wir uns auch langsam den Schluss, langsam. Mhm. Und zwar haben wir dann in der Therapie, um nochmal zum Anfang zu kommen, zum Beispiel diese Traumdeutung, das ist dann ein Prinzip des Weiterdenkens. Also durch die Traumdeutung, durch die Analyse des Unbewussten und durch die Methode des freien Assoziieren, sehr wichtig. Ja. Das freie Assoziieren, dass du über Sachen selber nachdenkst, das reflektierst, die Gegenübertragung wahrnimmst oder die Übertragungen von den anderen durch die Gegenübertragung wahrnimmst. Das ist frei, nee. Nee, und dann assoziierst du frei, also denkst über Sachen nach, wie könnte das und das zusammenhängen, das und das, und das gibst du dann auch preis oder manchmal auch nicht. Ja. Und damit versucht man sich dann dem Problem zu nähern. Also man macht natürlich auch da Fehler und ist dann im Austausch mit dem, man gibt einen gewissen Anreiz, man bewertet nicht, man fragt, man versucht zu verstehen. Aber das ist dieses freie Assoziieren. Das macht der Therapeut. Das macht der Therapeut, ja. Okay. Ja. Und, genau, dann ist noch zu sagen, dass, das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, dass das keine Kausaltheorie ist, sondern halt dieses komplexe Verstehen und konstruktivistisch ist. Also man kann nicht sagen, das und das war Ausgang und dann handelte er so und so und deswegen ist das jetzt so und so, weil du als Schwerverbrecher bist du, weil das und das passiert ist in deiner Kindheit oder das und das in deiner Kindheit passiert und deswegen bist du ein Schwerverbrecher. Sondern man versucht sich das zu rekonstruieren, aber dann auch halt etwas zu konstruieren, ne? Also nicht die Realität, wie es vermutlich wirklich war, 1:1, sondern schon irgendwie, ja. Genau, und das ist auch ein Kritikpunkt der Psychoanalyse. Weil, also nicht nur dieses freie Assoziieren und sowas, sondern weil es einfach pragmatisch gesehen total nach hinten losgehen kann. Also es ist total schlecht, zum Beispiel für Prognosen. Zum Beispiel Prognosen für Schwerverbrecher. Wenn ich eine Analyse durchführe, und ich eine Prognose durchführe, dann kann ich nicht genau sagen, als Analytiker ist es total schwer zu sagen, ist er jetzt noch, wird er wieder straffällig oder nicht. Ich kann nicht diese Prognosen genau hervorrufen. Also Verhaltenstherapeuten haben es da auch schwer. So da können die Leute auch die Verhaltenstherapeuten zum Beispiel super gut manipulieren, was schon auf der oberen Ebene mehr ist, also mehr um das Verhalten ja geht. Aber es ist total schwierig, weil es keine Kausalität gibt, so richtig, zu sagen, okay, wir haben jetzt das und das behandelt und deswegen handelt er dann so und so nicht mehr, ist einfach schwer. Man kann es ein bisschen eingrenzen, würde ich jetzt schon sagen, aber Prognosen bei Schwerverbrechern, bei Mördern sind einfach, das war auch ein Problem von dem Psychoanalytiker, den ich da, der die Vorlesung da gehalten hat, weil der Professor für Rechtswissenschaften ist und auch als Anwalt oder was auch immer da gearbeitet hat. Okay. Da meinte er, dass es halt total schwer ist. Aber, also, was bringt es denn dann? Also natürlich, ist Prognosen generell ist immer schwierig, ne? Ja. Egal was. Aber das muss doch auch dann irgendwas gebracht haben, das aufzuarbeiten. Und dann muss es ja auch den Klienten irgendwie vermutlich weitergeholfen haben. Im Idealfall, ja. Und dann kann man ja schon dann doch vermutlich sagen, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr auftreten, wenn die Psychoanalyse erfolgreich war, oder? Ja. Also sonst wäre sie ja komplett, manchmal ist es aber auch ein Nicht-Lösen des Problems, weil es so fest im Unbewussten verankert ist, dass es mehr ein damit umgehen ist in der Psychoanalyse. Also ein Reflektieren, also zum Beispiel bei einem Vergewaltiger, dass er vielleicht nicht aufhören würde zu vergewaltigen, aber dass er sich reflektiert, was das eigentlich bedeutet, wenn das eine Frau jetzt passiert, was das mit seinen Opfern bedeutet. Also allein dieses Reflektieren, dieses Mitleid empfinden, dann sogar auch dieses Gewissen, okay, vielleicht kommt der Trieb noch immer durch, oder dieses Unbewusste, nehmen wir es jetzt mal als Trieb, das Über-Ich kann sich nicht durchsetzen und das Ich ist sowieso dann irgendwie ganz komisch dabei. Das Lustprinzip setzt sich durch, aber dann, dass die Reflexion eintritt. Ja. Und okay, dann kann man vielleicht die Prognose stellen, dass er aufhört oder dass er nicht aufhört, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen schwammiger, so habe ich das zumindest verstanden, so ein bisschen schwammiger in der Hinsicht. Okay. Ja. Also es ist auf jeden Fall schwieriger, Prognosen zu stellen im Vergleich zur Verhaltenstherapie, wo dann der Indikator für das Verhalten ausgemacht wurde, das beseitigt wurde und dann hört das Verhalten nach deren Theorie auf. Ne, kann ja aber auch psychoanalytisch gesprochen einfach verdrängt worden sein oder wie auch immer. Das muss, also ne, das sind dann einfach zwei Schulen, die ja so ein bisschen gegeneinander sind. Okay. Und dann vielleicht noch so zwei, drei Sachen, und zwar gibt es noch so, dachte ich mir, bringe ich noch so ein paar Krankheiten mal rein. Einmal gibt es sowas wie Affektisolierung bei Menschen, das ist sowas wie Menschen fühlen nicht, haben keine richtige Empathie, aber so ein paar so Begriffe noch mal reinzubringen. Ja, also wir gehen langsam zum Ende zu, meinst du dann, ne? Genau, ja, langsam müde. Und dann so etwas wie Mentalisierung, also dass Menschen im frühen Alter, so von 18 bis 36 Monaten, keine richtige Resonanz von der Umwelt, von ihren Eltern bekommen haben. Und keine Resonanz im Sinn, dass ihre eigenen Gefühle gespiegelt wurden. Man sieht das ja bei Kindern ganz oft, dass die Eltern deren Gefühle des Kindes total spiegeln. Ja. Total nachahmen, nachmachen, überzeichnen, Schauspielern fast schon. Und wenn das nicht geschehen ist, dann fällt es total schwer, seine eigenen Gefühle irgendwie unter Kontrolle zu haben. Okay, weil man nur, weil man das hauptsächlich in diesem Spiegelbild erlernt, durch das gespiegelt werden. Genau, also sie haben keine Spiegelung der Gefühle und können ja dann gewisse Sachen nicht damit umgehen oder wissen nicht, was das Gefühl jetzt überhaupt, was meint es denn jetzt wirklich mit Liebe oder was ist da jetzt? Ja. Ist Liebe jetzt, wenn ich jemanden eine reinhau? So, das ist dann vielleicht für mich Liebe, aber da fehlt diese Spiegelung auch und diese Normierung vielleicht sogar schon. Ja, das macht, also Eltern sagen ja auch oft, wenn sie sehen, dass das Kind gerade weint, dann sagen die auch, oh, geht's dir schlecht, bist du traurig gerade so, und dann sagen die auch, also dann benutzen die auch das Wort traurig. Ja. Ne? Und dann lernt das Kind das dann auch vermutlich, dass das Trauer gerade ist, was ich hier fühle. Ja. Und das haben manche nicht, und das nannte man wie? Oder Mentalisierung. Mentalisierung, wenn man diese Spiegelung nicht erfahren hat und deswegen es ist schon spät langsam, wenn man nicht die eigenen Gefühle richtig deuten kann, so. Ganz genau. Okay. Also, zusammengefasst, wir haben über Übertragung und Gegenübertragung gerade geredet. Ja. Übertragung sind irgendwie eigene Gefühle und Äußerungen, die dann projiziert und wiedererlebt werden, positiv wie negativ. Und die Gegenübertragung ist das Reagieren auf die Übertragung, die Erwartungen, die Gefühle, die Wünsche, die damit entstehen, die Resonanz. Und ich kann mit der Gegenübertragung wie folgt umgehen, dass ich damit dann mich dafür selber sensibilisiere, achtsam bin, darüber assoziiere, mich selber spiele, meine eigenen Gedanken spiegel und sie ja wie so von oben herab betrachte. Oder ich nehme sie komplett auf und entwickle ein Schuldgefühl. Und Übertragungen entstehen auch schon innerhalb der äußeren Welt. Also die Einflussfaktoren, dass dieses soziale Handeln kommen aus dem sozialen Handeln. Also Situationen entstehen nicht alleine dadurch, dass ich handle, sondern das soziale Handeln ist da schon auch zentral. Dass Situationen mit anderen Menschen erlebt worden sind. Und dann übertragen werden auch wieder die solche Situation. Auf wieder andere Menschen. Genau. Auf wieder deinem Therapeuten dann zum Beispiel. Wenn du früher Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht hast, egal ob positiv oder negativ dann. Ja. Okay. Ganz genau. Und jetzt zum Abschluss. ist einmal, kann ich ja so ein bisschen, oder hast du noch Fragen? nee, gar nicht. Schieß los. Oder hast du schon irgendwelche Kritik im Kopf? Kritik an Sigmund Freud? Lass mich mal überlegen. Ach, es ist natürlich auch schon sehr Komplexitätsreduktion, würde Luhmann sagen. Also schon sehr mit dem Ich, Es und Über-Ich. Das sind ja schon, also das ist jetzt so dein ganzes Selbst in drei Instanzen einzuteilen. Ist vielleicht plus die äußere Welt, die ja schon Einfluss plus auch hat. Plus die Realität, ja. Genau, aber ja. Auch, also auch die Gesellschaft und sowas hat ja schon Einfluss auf, ja. auf dich. Und das ist ja nicht nur bei dir. Ja, ja, genau, aber das aber ist. Aber es ist schon sehr subjektbezogen. Das ist schon. Also das kann man sicherlich auch noch, also ist ja nicht schlecht, ja, ist ja. ja nicht schlecht, Komplexitätsreduktion muss ja nicht schlecht sein, aber es ist ja schon auch sehr vereinfacht, was man sich dann vielleicht bewusst machen sollte. Und ich finde es bei Freud immer schwierig, er hat das ja viel immer auf Sex bezogen. Ja, das ist mein erster Kritikpunkt auch hier. Ah, okay. Ja, aber das ist glaube ich schon, ich glaube, das ist heute auch nicht mal unbedingt aktuell, oder? Dass du alles, ich glaube, er hat ja wirklich fast alles irgendwie auf, ist schon auf sehr Sex viel. Zurückgeführt. Und ich glaube, heute wird das nicht mehr unbedingt so gemacht. Weil er, glaube ich, auch in einer Zeit geboren ist, wo man das einfach auch überhaupt nicht ausleben konnte. Den Sexualtrieb? Genau, dass man einfach ja. total, da viel, total viele Verdrängungsmuster entstanden sind. Er das ja auch durch die Forschung, die er da quasi betrieben hat, durch die Prozesse der Heilung, wenn es um Hysterie geht. Dass, vielleicht auch deswegen, also dass wir jetzt, wie hast du vorhin gesagt, freudianisch, ja. Gedacht, vielleicht auch deswegen gerade Frauen, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass er da Frauen behandelt hat mit Hysterie, wie man es damals wohl genannt hat, vielleicht deswegen auch gerade Frauen, weil das hast du auch heute ja sogar noch, dass wenn ein Typ ganz mit ganz vielen Frauen schläft, dann ist er der Weiberheld. Und wenn eine Frau mit ganz vielen Typen schläft, ist sie auf einmal eine Bitch. So. Hure. Eine Hure. sogar, ja. Was halt einfach Schwachsinn natürlich ist. Aber das ist ja dann auch etwas, was das vielleicht dieser gesellschaftliche Druck Frauen vielleicht dazu bringt, das zu unterdrücken, diesen Sexualtrieb. Und ja, das dann Probleme auslösen kann. Ja. Ja. Psychosomatische vielleicht sogar. Psychosomatische, genau. Psychologische, die dann körperliche Symptome haben. Guck, man kann ja direkt die Theorie nehmen, die wir jetzt hier gezeichnet haben und direkt auf irgendwas anwenden. Das ist ja. doch toll. Ich will jetzt noch so 2-3 Kritikpunkte äußern, aber mich gar nicht da drin so viel beschäftigen, außer du hättest da konkrete Fragen zu. Aber ich sehe Potenzial, wenn ich jetzt die Kritikpunkte äußere, die ich hier aufgeschrieben habe, dass wir darüber Stunden sprechen können. Ist das nur vorher? Aber wir denken. Ja, ich also können wir, warte, dann sage ich jetzt vielleicht schon mal kurz, hey, lasst doch, wenn es euch gefallen hat, lasst eine iTunes-Bewertung da, das würde uns tatsächlich sehr freuen, schreibt auch gerne irgendwie in den in Kommentarbereich oder dann auch, wenn man eine Bewertung da lässt, kann man ja auch immer was dazu schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht so toll gefallen hat, wie findet ihr es, habt ihr Verbesserungsvorschläge und gerne auch so Diskussionen. Ich glaube, auch in der Folge haben wir jetzt ein paar Sachen gefragt. Vielleicht wisst ihr die besser. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was wir gefragt haben. Aber ein paar Sachen blieben offen. Und vielleicht könnt ihr dazu auch noch ein bisschen was sagen. So, aber jetzt geht es noch weiter mit ein paar Restpunkten, die jetzt noch abgearbeitet werden. Okay, also Kritik. Mögliche Kritik, ja. die ich mir überlegt habe, ist einmal das, was du gesagt hast, die Überbewertung der Sexualität. Ja. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dann die Vorgehensweise seiner Forschung, dieses klinische Vorgehen und die, inwiefern ist die Möglichkeit garantiert oder anders, seine Forschung beruht nicht auf Experimenten, da Experimente sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie reproduzierbar sind, dass sie valide sind, objektiv und dass bei ihnen jede Analyse ist in dem Sinne nicht reproduzierbar. Da gibt es bestimmt auch Methoden, die kenne ich jetzt nicht, die sich da annähern, aber erstmal grundsätzlich spricht es mehr für so eine Form von Spekulation. Also, wo kommt jetzt dieser Todestrieb eigentlich her? Ist das nicht von Freud auch irgendwie dann vielleicht hineinprojiziert? Was sagt da sein Unbewusstes? Also, woher kommt das und inwiefern kann ich das verifizieren und ist dann auch irgendwie Also ein Experiment müsste ja reliabel sein, valide und objektiv, und das kann man auf jeden Fall hinterfragen. Aber ist das nicht bei allen Geisteswissenschaften so in der Art? Also auch in Sozialwissenschaften habe ich doch bestimmte Theorien von, weiß ich nicht, Max Weber oder was auch immer, der da Gesellschaft analysiert, und das kannst du doch auch nicht mit Experimenten dann reproduzieren. Ja, aber du könntest es mit Experimenten in dem Sinne, du könntest auch mit Quali- und quantitativer Forschung dich da nähern und da die. Aber die da Punkte guckt man doch einhalten. Auch nur, ob sich das dann bewährt oder nicht. Ja, aber du kannst ja dann ja auch die. Was heißt bewährt? Also, was untersuchst du, ist dann die Frage. Und wenn du untersuchst, woher dieser Todestrieb kommt, ist es einfach total schwierig. Ach, aber wenn okay, du jetzt, ja, bestimmt. Ist, ja. Ne? Also, was untersuchst, welches Phänomen wird betrachtet? Und das ist ja dann ja auch, inwiefern kann ich da auch von einem empirischen Phänomen noch sprechen? Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Mhm. Dann, was du auch schon gesagt hast, dass es ein recht simples Schema ist für komplexe Phänomene. Also, wir haben irgendwie diesen Trieb als Antrieb in uns, diesen Egoismus. Und der ist von Natur aus da. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Naja, vielleicht ist der auch nicht von Natur aus da. Vielleicht ist ein Egoismus von Natur aus da, aber dieser Neid und diese Form von Ungerechtigkeit und sowas. Oder ja, dieser Todestrieb. Aber besonders sowas wie Ängste vielleicht auch. Die sind vielleicht nicht von Natur aus, sondern sind gesellschaftgebunden. Das wäre sowas wie Rousseau, der sagt, das alles entsteht, wir sind ein guter Mensch, aber dieses ganze egoistische Komplex entsteht durch die Gesellschaft, indem wir uns dann mit anderen vergleichen, indem wir Angst bekommen, weil uns Sachen weggenommen werden können, weil wir das erfahren, dass das passieren kann. Also wir sind gesellschaftsgebundene Subjekte, und Freud betrachtet auch die Gesellschaft im Über-Ich, aber ich glaube, also da könnte man bestimmt irgendwo anknüpfen, dass die Gesellschaft noch zentraler ist für das ganze Instanzenmodell. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Dann als Kritikpunkt, als möglichen Kritikpunkt, das hatten wir vorhin auch schon, dass es dieser ganze, auch wenn es um die Triebtheorie geht, hat er diesen Lebenstrieb, und da würde ich noch, also Lebenstrieb im Sinne auch von Essen, von Trinken, von Explorieren und sowas, von Überleben, ist aber der eine Aspekt überhaupt nicht erwähnt, und das ist der Beziehungen. Und das ist der von dem Bindungstrieb, vom Säugling hin zur Mutter. Da gab es dann Forschungen, Bowlby hat die gemacht, wo dann verschiedene Bindungstypen erstellt worden, von sicherer Bindung, unsicherer Bindung. Unsicher ambivalente Bindung. Genau. Kenn ich noch. Und desorientierte Bindung. Und die ist total wichtig, denn da gab es dann auch wieder Forschungen, damals im Königreich von, habe ich jetzt gerade vergessen, der hat auf jeden Fall Babys quasi im Keller eingesperrt und hat die Mutter weggenommen und hat die aber noch mit Essen versorgt, und die sind dann alle gestorben. Weil die Kinder anscheinend die Bindung gefehlt hat, die Liebe, die Beziehung, die Fürsorglichkeit, die haben das Notwendige den Kindern gegeben, aber die sind verkrüppelt oder verstorben. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ich kann es auch zeitlich gerade ganz schlecht einordnen, aber es gibt da sogar Videos, die man sich auf YouTube angucken kann von. Das wurde nochmal gemacht. Das war dann der erste. Okay, genau, das kann sein, später bestimmt irgendwie, weiß nicht, Ende Zweiter Weltkrieg oder sowas, ich weiß nicht, Kinder, die da keine Eltern mehr hatten, die dann ja einfach nur versorgt worden sind mit dem Lebensnotwendigen, also Essen und Trinken, so. Aber halt keine Zuneigung bekommen haben von den Schwestern und dann angefangen haben, den Kopf gegen die Wand zu donnern und solche. Das ist krass, das ist richtig krass. Ja. Und dann halt auch, also auch gestorben sind daran, sagt man. Ja, das sind auf jeden Fall aber Aspekte, die man da aufführen kann, wenn es um Kritik geht. Aber auch sowas wie, wir sind weder frei geboren noch irgendwie vernünftig, wir sind determiniert durch irgendwie unser Unbewusstes, was ich immer nach vorne drängen will, dass wenn wir es verdrängen, dass uns das auch oftmals irgendwie sehr, sehr schädigt. Das kann man natürlich auch total gut hinterfragen. Also inwiefern wollen wir auch das Prinzip oder das Gerüst von diesem freien Willen aufgeben, und es gibt genug Theorien und Denker, die da auf jeden Fall widersprechen würden. Also ein freier Wille, ich weiß nicht, und Existenzialismus, bin jetzt nicht so der Experte, aber wenn ich so an Sartre denke, dass man schon sagen kann, naja, wir haben zumindest den freien Willen, Nein zu sagen. Wir stehen vor Entscheidungen, haben den freien Willen, Nein zu sagen. Und welche Konsequenzen hat dann der freie Wille? Und anscheinend haben wir einen freien Willen. Oder alles ist, das hatten wir auch in der Einfolge, alles ist determiniert, wir sind nur eine Substanz in unserem Gehirn, die neurobiologisch entstanden ist und wir haben da keinen richtigen Zugriff drauf, wir sind nur ein Abbild, eine Halluzination unserer eigenen Selbst, also das kommt alles wieder. Aber es gibt ja, also ich überlege gerade, wie es jetzt momentan so rechtlich vielleicht auch gesehen wird, also es gibt ja so etwas wie Triebtäter, die halt einfach ein sehr stark ausgeprägtes S haben, wenn man es so sagen will, oder ein sehr schwach ausgeprägtes Über-Ich. Oder auch die Fähigkeit nicht hin zum Über-Ich. Ja. Also und auch nicht nur die Fähigkeit nicht hin zum Über-Ich, also für mich war Über-Ich auch immer etwas, was entsteht. Ja. Und ich finde zumindest sowas wie Empathie ist etwas, mit dem wir auf die Welt kommen. Meiner Meinung nach gibt es auch Forschungen zu. Und die fehlt ihnen auch schon. Also sowas wie ein Psychopath, der hat gar nicht die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und wird dann zum Triebtäter, weil der Trieb gar nicht mehr eingegrenzt werden kann. Okay, von mir aus durchs Über-Ich und durch das Realitätsprinzip, sondern das Lustprinzip in Überhand. Aber da, genau in solch einem Fall, würde man dann sagen, freier Wille, schwierig, oder? Man würde so, und da ist da auch, glaube ich, dann die, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es im deutschen Rechtssystem ist, aber könnte ich mir vorstellen, dass dann, wenn das so diagnostiziert wird, vielleicht von einem Mediziner, von einem Therapeuten, was auch immer, dass dann vielleicht auch die Schuldfrage anders gesehen wird und der vielleicht natürlich hinter Gitter kommt, wenn er irgendwas Schlimmes gemacht hat, aber dann vielleicht auch das anders, schuldmäßig anders bewertet wird, als ein Mensch, der komplett bei Sinn ist und vielleicht freier in seinen Entscheidungen. So, und da könnte man ja dann schon sagen, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind und schon schon so grundmäßig determiniert von bestimmten. Genau, also jetzt hast du ja wir gesagt, also in der Regel haben wir ja sowas wie Empathie und sind keine Psychopathen. Ja, aber wir haben doch auch alle ein unterschiedlich ausgeprägte Instanzen dann vielleicht, oder nicht? Also genau. Es gibt doch Leute, die haben also vielleicht wäre das auch eine Erklärung für links und rechts irgendwie, ich weiß es nicht, dass man einfach andere Arten von Werten unterschiedlich stark ausgeprägt hat. Linke Menschen vielleicht eher den Wert von Zusammenhalt und auch Unterschiede sind gut und so, und rechte Menschen dann vielleicht eher den Wert von Autorität und Hierarchie, Sicherheit, dass dies einfach unterschiedlich ausgeprägt ist und dass das dann so unser, in diesem Fall etwas sehr Wichtiges, politisches Handeln determiniert vielleicht sogar. Wobei die Ausprägungen dann ja, also determiniert nicht im Sinne von für immer festgeschrieben, würde ich sagen. Und die sind ja dann ja auch. Naja, du kannst schon, stimmt, du kannst schon reflektieren über deine eigenen Werte ja auch. Ja. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel, also. Die Frage ist, woher kommt dieser Wert? Also der Wert dann von keiner Vielfalt wäre dann ja vielleicht gesetzt durch gewisse Erfahrungen, die dann sich im Über-Ich projiziert haben. Können natürlich auch aber aus unbewussten Strukturen entstanden sein. Whatever. Ist ja relativ egal, wie es jetzt entstanden ist, ob ab angeboren oder erlernt oder so. Aber da würde ich Freud dann in dem Sinne schon zustimmen. Genau, aber die haben ja dann immer noch möglicherweise die Fähigkeit, darüber zu reflektieren und sich zu entscheiden. Entscheiden in dem Sinn, dass sie Ja oder Nein sagen können, sagen wir auf die elementarste Art und Weise, und haben dann einen freien Willen. Also sind nicht, nach ihm haben wir auf das Unbewusste gar keinen Zugang, außer durch den Therapeuten. Und da kann man vielleicht auch immer noch sagen, wir haben vielleicht keinen Zugang, aber wir haben so etwas wie den freien Willen, Ja oder Nein zu sagen, wo er, glaube ich, Schwierigkeiten mit hätte. Und wir sind auch weniger vernünftig. Aber um noch was zu sagen, das mit den freien Willen und Triebtäter, es gibt ja auch Situationen, wo du als Triebtäter oder wenn du dir nicht bewusst darüber bist, oder was hast du gesagt, wenn man ein Psychopath ist oder keine Empathiefähigkeit gerade hat, gibt es auch Beispiele, wo du dann nicht in den Knast kommst. Also zum Beispiel, weil du meinst, die Frage der Schuld ist entscheidend, dann inwiefern kann man das zurechnen, wenn du unter Drogen gesetzt wirst und dann etwas ganz Schlimmes tust, dann kommst du nicht notwendigerweise in den Knast. Wenn du mich jetzt hier vorher unter Drogen gesetzt und ich dann unter Drogen, weiß ich nicht, die Bude hier abfacke und Menschen töte, dann kann man mich dafür gar nicht so zur Rechenschaft ziehen. Ja. Im Zweifel sogar gar nicht, wenn du mich noch vorher festsitzt. Also wenn ich gar keine Chance hatte, dann bist du der Verantwortliche. Ja. Also da gibt es genug Beispiele, wo dann auch dieser freie Wille dann ausgeschaltet ist. Und wenn der ausgeschaltet ist oder eingegrenzt ist, dann ist es in Frage des Rechts. Unter anderem die Bewertung der Handlung ist dann eine ganz andere. Ich habe auch mal eine Folge gemacht über Handlungstheorien, ist eigentlich ganz interessant. Aber ja, für ihn ist der Trieb schon das Zentralste und dann auch die Sexualität und die Kindheit. Er hat auch gesagt in seiner, jetzt um letzten zwei, drei Punkte zu machen, auch gar nicht mehr Kritik, aber noch so zwei, drei nice to haves. Und zwar ist der Zweite Weltkrieg quasi auch so ein bisschen entstanden daraus, weil die Aufgabe war es, die Triebe zu zügeln oder die Triebe auch mal rauszulassen, diese Aggression, und dann ist irgendwie der Zweite Weltkrieg entstanden, wobei Freud auch, er war keiner, der Prophetien oder so hatte, also er ist immer davon ausgegangen, es wird keinen Krieg geben, hat er voraussichtet, wollte er nicht sehen, konnte er nicht sehen, hat er nicht gesehen. Ist auch erst ganz spät aus 38, habe ich vorhin gesagt, ist er erst geflohen als Jude. Freud war auch Jude? Ja, ach so. Okay. Freud war auch Jude. Wusste ich nicht. Habe ich mich vorhin kurz gefragt, aber dann ging es schon direkt weiter. Freud war auch Jude und er ist 38 für sehr viel Geld, 35.000 Reichsmark oder so, geflohen nach London. Ist dann in London auch an Krebs erkrankt, hat in seiner Zeit als Doktor auch viel mit Drogen experimentiert, sowas wie Kokain als Medizin. Ja. Noch überlegt, ob das irgendwie sein Durchbruch ist, ob das dieser archäologische Punkt ist, weil er ja immer was entdecken wollte. War auch dann gerne mal auf Koks und hat sich auch eine Überdosis gegeben, als der Krebs zu stark wurde, weil er selber entscheiden wollte, wann er stirbt. Eigentlich ganz interessant, merke ich gerade. Er wollte sich auf eigene Entscheidung treffen. Also erst an einer Überdosis Kokain gestorben. Also Selbstmord dann in dem Sinne? Suizid. Okay, krass. Ja. Er wollte Herr im eigenen Haus sein. eigentlich schon, ja. Ja, er wollte Herr im eigenen Haus sein und ist gestorben an einer Überdosis am Suizid. Ich finde, das ist doch ein guter Abschluss. es ist auf jeden Fall ein Abschluss. Ach, da hat er es vermutlich aber auch nicht so ganz so eng gesehen, ne, mit dem Herr im eigenen Haus. Er hat ja auch jetzt nicht den Leuten die Handlungsfreiheit komplett abgesprochen. Ne, stimmt. Ne, also er hat halt nur diese grundlegenden Dinge, so habe ich es jetzt verstanden, diese grundlegenden Dinge gesehen. So, wir haben halt Triebe, die uns, it's a fact. So, unbewusst, genau. Wir wollen uns vermehren, wir wollen essen, trinken, das ist halt alles etwas, was uns bestimmt auf eine Art. Genau, dann will ich nochmal ganz kurz, damit die Leute das auch nochmal haben, das sind die leiblichen Triebe, also oder die leiblich Unbewussten. Also dann kommt mir noch hinzu dieses, was sich sozial konstruiert. Also die dynamischen. Die dynamischen, durch Wünsche, durch Fantasien, das sind eigentlich die interessanteren, weil auf die haben wir keinen direkten Zugang. Das sind ja die dann in der Analyse geklärt werden sollen. Die dann erst Die dann auch gewisse Triebe natürlich als Ursprung haben, Sexualtrieb zum Beispiel. Ich wollte nochmal eben deutlich machen, dass dieses Unbewusste, da diese zwei. Nicht nur diese Triebe sind, sondern auch andere Dinge, die entstehen. Genau, die dann wieder auf Triebe auch zurückzuführen sind, aber dass es einmal nochmal da unterschieden wird, ne, zwischen unbewusst, die leicht zugänglich sind, wo ich ja vorhin auch gesagt habe, dass sowas wie Essen und Trinken, das ist ja auch ein Trieb, ist ein Lebenstrieb zum Beispiel, was dazugehört. Ja, man muss mit diesem Begriff einfach aufpassen. Ich glaube, wir haben manchmal auch Trieb so oder so verwendet. Das ist schon schwer auch bei dem Thema, finde ich. Kam sicherlich was vor, aber ich finde es ein unfassbar spannendes Thema irgendwie. Man fängt auch direkt an, alles zu analysieren irgendwie so ein bisschen. Ne? Da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Also ich merke gerade die Übertragung. Auf dich? Ja, dann bin ich sehr gespannt auf die Gegenübertragung gleich. Und ja, aber schon auch das mit der Traumdeutung, ne, dass man mal guckt, was hat man selber so für Träume. Und auch, dass man merkt, dass es da keine Regeln richtig gibt und inwiefern das dann auch manchmal in Tagträumen oder in Psychosen oder sowas, ja. So Neurosen ja, irgendwie wiederfindet. Ja, glaubst du, mein konstantes Trommeln ist eine Art von Neurose? Ich trommel immer die ganze Zeit auf den Tisch. Auf könnte jeden irgendwas, Fall. Es ist mit Sicherheit irgendwas, ja, also bestimmt irgendwas unter, also, ja. Ne, irgendwo muss diese Unruhe, die ich offensichtlich habe, 24-7, die muss ja irgendwo herkommen. Die ja auch irgendwie mit dem Vorbewussten ist, weil du manchmal gar nicht merkst, was du gerade alles machst. Und ja, das dann, stimmt. Ja, aber das kann ich mir noch bewusst machen. Aber was wirklich dahinter steckt, das finden wir raus. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Denn es heißt, Jona analysieren. Aber vielleicht in 2-3 Jahren, wenn du Psychoanalytiker geworden bist. Die Ausbildung dauert 5 Jahre oder ja, vielleicht auch manchmal 6-5 Jahre. Und ich wäre dann Kinder- und Jugendpsychoanalytiker. Das heißt bis 25 Jahre. Shit, da bin ich schon drüber. Stimmt, da müssen wir uns einen anderen Experten nochmal dran holen. Vielleicht den Professor, den du vorhin empfohlen hast, der so gut aussehend sein soll. Das können wir dann gerne nochmal machen. Ja, geschafft, würde ich sagen. Es ist, wir haben gleich 2 Uhr nachts. Ich weiß nicht, welche Leute 2 Uhr nachts einen Philosophie-Podcast aufnehmen. Ich kenne auf jeden Fall 2 jetzt, die das einmal getan haben. Yep. Ja, längste Folge bisher nehme ich einmal an. Knapp 3 Stunden. Ich rede jetzt noch 5 Minuten und Quatsch, damit wir die 3 Stunden voll haben. Nein, mache ich nicht. Ihr könnt, falls ihr bis hierhin gehört habt, doch bitte noch mal eine Bewertung bei iTunes dalassen. Folgt uns auf Spotify, Castbox, iTunes etc. etc. Amazon Music hat gar keinen Podcast. Amazon, ne? Music? Oh, ich weiß es nicht. Haben die? Ich benutze es nicht. Deezer, falls wir bei Deezer sind, hey, lasst auch gern bei Deezer ein Abo da. Erzählt euren Freunden, eurer Familie davon und ja, schreibt in die Kommentare, heißt es S oder heißt es Es, das große Duell, was ja, vermutlich so schnell nicht gelöst wird. Solange es keine Eskalation wird. Eskalation. Okay. Ciao. Ich hatte auch noch ein paar Gags vorbereitet, auch gerade bei Thema anale Phase, aber die habe ich mir alle unterdrückt. So viel dazu. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bis in einem Monat hoffentlich. Mit welchem Thema? Ja. Weißt du es schon? Nein. Ja. Okay. Dann bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.